Hallo, hier ist die allererste Folge von Kulturkapital. Tine Nowak ist hier und zu Gast habe ich heute Annabel Hornung. Annabel Hornung ist Mediavistin, hat gerade ein Buch veröffentlicht über queere Ritter. Das ist ihr Dissertationsthema und darüber werde ich heute Abend mit ihr reden. Ich kenne Annabel schon länger, darum duzen wir uns auch. Wir haben lange Zeit zusammen im Museum für Kommunikation zusammengearbeitet. Heute Abend ist sie allerdings als die Expertin für ihr Thema da und ich habe eine ganze Menge Fragen. Annabel. Hallo liebe Tine, ich freue mich, dass ich der erste Gast heute bei euch sein darf im Kulturkapital. Und ich freue mich auch schon über mein Dissertationsprojekt zu reden, was mich jetzt so insgesamt 5 Jahre oder vielleicht auch schon länger noch beschäftigt hat. Was machst du? Also sozusagen, wie bist du sozusagen an das Thema gekommen? Was ist dein Hintergrund? Wie bist du bei queeren Rittern gelandet? Ja, also als ich 1998 mein Studium in Frankfurt an der Uni angefangen habe, wusste ich noch nicht, dass ich bei den queeren Rittern irgendwann mal landen werde. Ich habe angefangen Kunstgeschichte und Germanistik. Am ersten Semester war ich sogar noch für Philosophie eingeschrieben. Das habe ich dann wieder abgewählt, zu studieren. Und in der Germanistik habe ich mich dann für 2 Schwerpunkte entschieden, nämlich neuere und ältere Literaturwissenschaft. Und im Laufe meines Studiums hatte ich dann die Chance, in der Germanistik eine Hilfskraftstelle zu machen. Und die war eben in der Mediävistik. Also ich hatte jetzt in den ersten Semestern noch keine Vorliebe für das Mittelalter entwickelt. Also Goethe oder auch zeitgenössische Literatur war mir genauso lieb. Allerdings, als es dann anfing, dass ich Hilfskraft wurde in der Mediävistik oder in der älteren Literaturwissenschaft, war diese Liebe recht schnell geboren. Und da habe ich dann auch mich tatsächlich, weil mein erstes Arbeitsseminar, in dem ich meinem Professor assistieren durfte, war Parzival von Wolfram von Eschenbach. So ist mir dieser Text aus der ganzen Reihe der mittelhochdeutschen Romane, die so um 1200 entstanden sind, der nächste und irgendwie auch der liebste. Und wie ist sozusagen aus dem Thema, aus dem Studium später in die Dissertation gekommen? Also du bist Mediavistin, Mediavistik, was bedeutet das? Was genau beschreibt dieses Feld? Dieses Feld bedeutet eben mittelalterliche Kulturen, in meinem Fall in der Literaturwissenschaft. Ich bin auch tatsächlich trotz der Liebe zum Parzival und der Mediävistik in der Bereich der germanistischen Literaturwissenschaft über einen Umweg dahin gekommen. Ich habe tatsächlich meine Magisterarbeit in Kunstgeschichte geschrieben, aber da auch schon über ein mittelalterliches Thema, und zwar über Mittelalterrezeption bei den Präraphaeliten. Das ist eine englische Malergruppe aus den 1850er Jahren, die sich eben auf die Zeit Präraphael sozusagen beziehen in ihrer Kunst. Und auch da schon war eben mittelalterliche Motivik, deren Übertragung in dann den jeweiligen zeitgenössischen Kontext, ist ein Thema, was mich besonders interessiert. Und im Grunde genommen ist also mein Schwerpunkt in dem Schwerpunkt Mediävistik geht auch hauptsächlich darum, wie werden Motive des Mittelalters, Gegenstände des Mittelalters, Texte des Mittelalters übertragen in moderne Rezeptionen zum Beispiel. Und wie gesagt, am Ende war ich am meisten begeistert von diesem mittelalterlichen Objekt des Grals, der immer und immer wieder auftaucht und der auch vieles durcheinander bringt, der auch bis heute in verschiedenen Kriminalromanen und Filmen immer wieder auftaucht. Und da so bin ich im Grunde genommen zum Gral gekommen, der die Hauptrolle spielt in Queere Ritter. Das passt eigentlich ganz gut, als ich nämlich zum allerersten Mal den Titel deiner Dissertation gehört hatte, musste ich mich als allererstes an Monty Python denken, und zwar Ritter der Kokosnuss. Mhm. Die sind da ja auch auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Mhm. Und ich muss auch sagen, das ist der einzige Film, den ich jetzt kenne, und bestimmt gibt es irgendwelche andere, wo Queer-Ritter mir wie schwule Ritter quasi irgendwie zumindest nahe kommen. Also Ja. Kommt Ritter der Kokosnuss in der Dissertation denn vor? Ritter der Kokosnuss kommt leider in der Dissertation nicht vor, weil sie tatsächlich, obwohl sie mit einem modernen Buch anfängt, nämlich das Sakrileg von Dan Brown, dem der Gral auch eine Rolle spielt, eine tatsächlich rein medievistische Arbeit ist. Das heißt, sie beschäftigt sich mit Literaturen aus dem Mittelhochdeutschen. Also drei verschiedenen Texten, die sich mit dem Gral befassen, drei verschiedenen Gralsromanen. Zu Anfang, als das Buch auch noch nicht Queere Ritter hieß, sondern nur einen Arbeitstitel hatte, der hieß Geschlecht und Begehren in Gralsroman oder beim Gral sogar nur, wollte ich alles machen. Ich wollte Filme machen, ich wollte wissen, wie wird der Gral in Ritter der Kokosnuss, wie wird er bei Wagner in der Oper, wie wird er in verschiedenen anderen literarischen und Dramentexten, Tancred, Dorsts, Merlin und so weiter, wie wird er da ausgestaltet, wie kommt er da vor, wie beeinflusst er da eben Geschlecht und Begehren, das wollte ich am Anfang alles in diese Dissertation packen. Und wenn man sich aber eine Weile lang damit beschäftigt, und wir kommen ja später nochmal zu dem Thema, wie funktioniert es eigentlich mit der Dissertation, irgendwann muss man auch mal entschlacken. Und dadurch sind bestimmte Filme oder Texte eben auch weggefallen, unter anderem Monty Python. Aber ich meine, genau dieser Bereich ist das, was die Mittelalterrezeption ja umfasst. Mhm, genau. Also Mittelalterrezeption muss man so verstehen, du nimmst moderne Medien, alles was möglich ist, von analog bis digital, also vom Buch bis zum Computerspiel. Ja. Und dann überlegt man, wie sozusagen das Mittelalter oder die Renaissance oder die Steinzeit. Also im Grunde ist es dann natürlich keine Mittelalter-Rezeption mehr, aber das sind sozusagen solche Rezeptionsformen und die untersucht man. Das ist sozusagen ein populärer Zweig von verschiedenen Forschungen. Ja, also die Mittelalterrezeption teilt sich ja in verschiedene Formen der Mittelalterrezeption auf. Also es gibt das, was wir jetzt sozusagen mit Monty Python haben, ist die sogenannte produktive Rezeption. Das heißt, ein mittelalterliches Motiv oder Thema wird genommen und selbst in eine Kunstform umgeformt. Also da kann auch ein Medienwechsel stattfinden. Das heißt, wir haben den Text, die Artussage eben beinhaltet, oder den Text, der die Gralssage beinhaltet, und der wird umgeformt das Medium wird gewechselt und es wird zu einem Film gemacht. Das ist natürlich für in unserer Zeit ganz logisch, zumal wir eben auf Medien wie Film und inzwischen zum Beispiel auch Online-Spiele, Computerspiele zurückgreifen können. Früher wurde die Rezeption oder die produktive Rezeption dann umgewandelt in Opern oder Theatertext. Es gibt durchaus auch heutzutage noch Theaterstücke, die sich beispielsweise mit dem Parzival beschäftigen. Das gibt's auch. Aber natürlich ist die Form des Films die populärste. Aber wenn man sozusagen in diesem Feld bleibt, ist der Forscher dann bemüht, etwas über das Mittelalter herauszufinden oder sozusagen über die Jetztzeit in der Mittelalterrezeption? Ja. Also einfach das mal so rund zu machen und das zu verstehen. Genau. Über das Mittelalter können wir nichts herausfinden. Und ich hatte auch viele Diskussionen, wie ich mit bestimmten, also der Titel Queere Ritter weist ja auch auf eine bestimmte Theorie hin, mit der sich meine Doktorarbeit beschäftigt, nämlich die Queer Theory. Wie kann man beispielsweise auf einem mittelalterlichen Text eine so moderne oder fast zeitgenössische Theorie, eigentlich kulturwissenschaftliche Theorie, anlegen? Und ich sage, man kann es, weil man natürlich nur in seiner eigenen Zeit die Theorie sozusagen, also die kriegt man ja sozusagen in seiner Studium und seiner Sozialisation beigebracht. Man verwendet sie wie so eine Art Werkzeug, Instrument und macht mit dieser Theorie im Grunde genommen seziert den mittelalterlichen Text. Ich kann nicht, weiß ich nicht, was Wolfram von Eschenbach gemacht hat. Ich weiß nicht, wie der gelebt hat. Ich weiß nicht, ob er überhaupt existiert hat. Es ist sehr, sehr wenig belegt. Viel weniger, als wenn wir zum Beispiel in eine andere Epoche, 18. bis 19. Jahrhundert gehen. Es ist alles irgendwie unsicher. Es gibt bestimmte Sachen und auch historische Quellen, die uns verschiedene die Kultur des Mittelalters in gewisser Weise nahe bringen. Aber wir können nicht in der Kultur des Mittelalters argumentieren, wenn es wirklich eine wissenschaftliche Arbeit sein könnte. Man kann das machen. Also man kann im Grunde genommen, also bei Live-Roleplay oder auch bei Mittelaltermärkten oder so, wird eben versucht, so ein Pseudo-Mittelalter, wie ich es immer nenne, wieder auferstehen zu lassen. Und ich glaube durchaus, dass die Menschen, die dann irgendwie ein Wochenende lang aus ihrer eigenen Rolle schlüpfen und aus ihrer Person schlüpfen und in einen der mittelalterliche Bader werden oder weißt du, Kuckuck was, dass die durchaus gewisse Sachen nachvollziehen können, aber man kann ja seine Sozialisation nicht vergessen. Also man ist vielleicht ein Wochenende lang in dieser mittelalterlichen Welt drin, aber kehrt dann montags eben wieder zurück zur Arbeit. Also deswegen, also wir wissen nicht, was das Mittelalter war. Wir können es eben nur von unserer Seite aus jetzt so betrachten und es ist irgendwie so ein bisschen unser eigenes Mittelalter. Aber wäre sozusagen auch da das Mittel der Mittelalter-Rezeption, im Grunde herauszufinden, sozusagen, wie sich Mittelalter anfühlt in einem modernen Format, sondern eher, was das für das heute oder die heutige Gesellschaft bedeutet oder für den Menschen, wenn er solche Dinge, also wie macht. Mittelalter macht? Oder? Ja, also es wurde ja viel, also gerade bei den Präraphaeliten, über meine Magisterarbeit hatte ich ja schon gesprochen, wird ja oft fällt auf das Wort Eskapismus. Ich denke, dass durchaus in der Jetztzeit auch es gewisse Formen dieses Eskapismus gibt. Also eine Flucht. Genau, weg. Man flieht in eine andere Zeit, die einem eben scheinbar interessanter oder auch von Zwängen befreiter vorkommt. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man bestimmte Sachen in dieser Mittelalterrezeption bejaht, also sich vorstellt, es gibt den schönen, tugendhaften Ritter, der die tugendhafte Dame erobert durch Kampf und Abenteuer, darf man nicht vergessen, dass es genauso gut Quellen gibt, die uns allen bekannt sind, mehrere Kriege aufgrund von Religion, Nationalität und so weiter. Es gibt durchaus auch dieses dunkle und dieses gewaltbereite Mittelalter, was eben im Grunde die Kehrseite der Medaille ist, dieser Ritter-Dame-romantischen Vorstellung. Insofern muss man auch immer sehen, also wenn man flieht, aus der Jetztzeit in Mittelalter, dann ist es immer tatsächlich so ein Pseudo-Mittelalter. Das ist die eine Sache. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass um zu verstehen, wieso, also ich meine, von einem Regisseur kann niemand erwarten eigentlich, wenn er einen Film dreht, dass er möglicherweise wissenschaftlich korrekt arbeitet. Der erfindet ja sein eigenes Universum. Ne? Und wir oder unsere Aufgabe als Medievisten ist, die sich mit Mittelalterrezeption beschäftigen, dass wir eben schauen, inwiefern welche Motive sind die Motive, die tragen? Welche Motive sind die Motive, die schon in der ersten großen Welle der Mittelalterrezeption 70er, 80er Jahre schon interessant waren und jetzt wieder interessant sind? Es ist also eine vergleichende Wissenschaft. Also im Grunde, man nimmt so kulturelle Produkte aus verschiedenen Jahrzehnten, wenn ich das jetzt richtig verstehe, und vergleicht die, wie sie in ihrer jeweiligen Zeit gesehen wurde. Genau. Und genauso sieht man das bei modernen Medien, versucht man zu deuten, wie sie jetzt gesehen werden. Also zum Beispiel das Bild des Ritters ist immer, also es gibt die verschiedene Ritterfilme, es gibt Ritterromane, es gibt Prinz Eisenherz und so weiter, es gibt Comics. Wie ändert sich das Bild des Ritters in den verschiedenen Medien und zugleich durch die verschiedenen Zeiten, durch die es geht? Also den Gralsroman, sage ich jetzt mal, aus den 70er Jahren. Also 1970er Jahren. 1970er Jahren, genau, befasst sich sicherlich auch mit anderen Themen als jetzt, also zum Beispiel Foucaultsches Pendel, Umberto Eco, als, mit anderen Themen als so ein seichter, eher so Page-Turner, wie eben das Sakrileg von Dan Brown. Und was ich noch vorausschicken möchte, obwohl der jeweilige Künstler oder Autor oder Regisseur sich so ein eigenes Universum erschafft, dürfen wir auch nicht, obwohl wir mit einer zeitgenössisch-theoretischen Brille drauf gucken, trotzdem unsere ästhetischen Ideale nicht anlegen. Also so ein Film kann, also gerade das Sakrileg ist möglicherweise für einen wahren Wissenschaftler also grundsätzlich inhaltlich eher schlecht und krude und keusch, hat Salman Rushdie über Sakrileg gesagt. Also insofern dürfen wir auch unsere ästhetischen, da müssen wir als Wissenschaftler uns davon eben trennen und wir müssen reflektieren, was es mit uns macht, dass wir sagen, Gott, das ist Schund oder so. Ja. Also wir haben jetzt schon so ein bisschen über diesen Begriff der Mittelalterrezeption gesprochen. Ja. Die andere wichtige, denke ich, Tradition oder Richtung, die du da verbunden bist, ist ja der Queer Studies, der Queer Theory. Ist ja logisch, deutet sich im Titel an, queere Ritter. Yeah. Da denkt man sich, das wird kommen. Der Untertitel ist übrigens Geschlecht und Begehren in den Gralsromanen des Mittelalters. Queer, der Begriff, der taucht ja auch immer wieder auf, gerade auch gern im Internet, wird immer wieder darüber diskutiert, was ist queer und Gender. Was ist queer? Ach ja, das ist eine gute Frage. Nachher, wenn wir das Thema Dissertation haben, kann ich auch mal was dazu sagen, warum der Titel so geworden ist, wie er geworden ist. Das finde ich nämlich ganz spannend für Leute, die planen, irgendwann mal ihre Dissertation zu veröffentlichen. Was ist queer? Im Grunde genommen wusste ich von Anfang an, dass ich über das Thema Gral schreiben will. Der theoretische Überbau, den findet man ja in der Literaturwissenschaft doch auch einige. Man kann sich verschiedenen Strömungen anpassen oder sagen, das ist genau das, was ich möchte. Ich kann mit eben Semiotik, ich kann poststrukturalistisch rangehen und so weiter und so weiter. Und für mich war das Interessanteste im Grunde genommen immer in den mittelalterlichen Romanen und speziell in den mittelalterlichen Gralsromanen, was mit Geschlecht passiert. Also es ist immer, wenn der Gral auftaucht in irgendeinem Roman, ist es irgendwie komisch. Mit den Männern und den Frauen und uneindeutigen Geschlechtszuschreibungen. Und da war irgendwie immer sozusagen so ein, ja, so als hätte man eben gespürt, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass es da was rauszufinden gibt. Also dass da irgendwie noch mehr dahinter steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Und dann habe ich mich beworben. Auch das möglicherweise ein Punkt, wo wir nachher bei Dissertation drüber sprechen sollten. Du hast dich beworben bei was? In einem Graduiertenkolleg für ein Stipendium. Weil man natürlich den Luxus, eine Doktorarbeit zu schreiben, den muss man sich natürlich erstmal sozusagen verdienen oder man muss irgendwie an Geld bekommen. Und ich habe glücklicherweise dieses Stipendium bekommen. Also die Richtung, dass es in Richtung Geschlechterforschung ging, war schon da. Und ich habe mich mit einem Exposé beworben, es gab ein Auswahlverfahren, es war ein Graduiertenkolleg, das hieß Öffentlichkeiten und Geschlechterverhältnisse, Dimension von Erfahrung und war in Kassel, Uni Kassel und Uni Frankfurt angesiedelt. Und in der Ausschreibung stand extra drin, dass sie eben also Literaturwissenschaftlerin suchen und mit Schwerpunkt Mediävistik. Und dann habe ich mir gedacht, naja, die Gelegenheit ergreife ich doch und habe mich eben mit einem klassischen, also mit einem Exposé, was der klassischen Geschlechterforschung eben unterstellt war, beworben und habe dann im Grunde genommen in dieser Bewerbungsphase dann auch, ich hatte ja schon einen Erstgutachter und dessen Schwerpunkt ist eben Queer Theory, das ist Andreas Grass, der ist jetzt an der HU Berlin. Und in dessen Seminaren habe ich natürlich schon auch so die ersten Ideen bekommen, was eigentlich Queer Theory ist. Und nachdem ich im Graduiertenkolleg war und mich mit dem Thema noch weiter auseinandergesetzt habe und immer weiter in die Materie eingedrungen bin, habe ich gemerkt, dass also es gar nicht um klassische Geschlechterverhältnisse geht, sondern eben um Queer Theory. Queer bedeutet in dem Fall also queer, im Fernsehen, im Internet und so wird eben oft synonym, also aus dem Englischen kommt synonym für schwul, homosexuell, benutzt. In der Theorie, die aus den USA kommt, das ist durchaus eine Weiterentwicklung der Genderforschung und aber auch der Gay and Lesbian Studies, wo es eben darum geht, dass Begehren eben nicht deckungsgleich funktioniert, basierend auch auf den Theorien von Judith Butler, die in ihrem Gender Trouble Buch eben dieses Dreieck aufgemacht hat zwischen Gender, soziales Geschlecht, Sex, biologisches Geschlecht und Desire, also Begehren. Und in einer in einem Menschen, der als von der Gesellschaft oder Kultur als weiblich angesehen wird, ist eben das äußere Erscheinungsbild, das biologische Geschlecht ist weiblich, das soziale Geschlecht, man wird als Frau behandelt, ist auch weiblich und man begehrt natürlich in normaler Weise Männer. Also ist sozusagen Teil, wie sie das nennt, der heterosexuellen Matrix. Und in dem Moment, in dem man beispielsweise lesbisch oder schwul ist, funktioniert dieses Dreieck nicht mehr deckungsgleich. Das heißt, das Begehren verschiebt sich. Es geht nicht im Sinne, also es richtet sich eben nicht auf einen Mann, sondern es richtet sich eben auf eine Frau, wenn man lesbisch ist. Und dann funktioniert es auch irgendwann nicht mehr. Man wird dann möglicherweise auch nicht mehr, also man ist dann Störfaktor. Man bringt die Gesellschaft durcheinander, man eckt an, und in diesem, basierend eben auf diesen Theorien von Judith Butler, die das mit verschiedenen Beobachtungen eben auch bei Drag Queens und Kings, die sich ja sozusagen nicht nur innerlich in ihrem Begehren an das gleiche Geschlecht richten, sondern sich selbst auch noch in ihrem Erscheinungsbild das Geschlecht wechseln, funktioniert das ja auch nicht. Und in den ganzen Inszenierungen, die eben widerspenstig sind, sollte eigentlich die Gesellschaft darauf aufmerksam gemacht werden, dass dieses Konstrukt ein zwar Jahrhunderte oder Jahrtausende altes ist, aber so nicht funktioniert. Und darum geht es im Grunde genommen, dass man mit der Queer Theory eigentlich, wehrt sich die Queer Theory auch dagegen, dass man es so als eine Art Label nimmt. Weil durch verschiedene Forschung wurde eben bewiesen, dass ich bin weiblich, ich bin Studentin, ich bin Frau, ich bin Mann, ich bin Autofahrer. Also geschlechtliche Kodierung ist konstruiert, ist von der Gesellschaft gemacht. Und deswegen wurde sich am Anfang auch so dagegen gewehrt, zu sagen, jemand ist queer oder nicht queer. Ja, und ich versuche das auch. Insofern ist der Titel in gewisser Weise irreführend. Ich versuche das auch in der Arbeit, auch in der Einleitung, mehr auf so einen Doing Queer anstatt auf einen Being Queer hinzuführen. Also, dass man eben nicht etwas ist und dann festgeschrieben ist für alle Zeit als queerer Ritter, sondern dass man sich queer verhält und bestimmte Dinge tut, die eben wie zum Beispiel anstatt einem Fräulein oder einer Dame den Grat zu begehren, dass man eben etwas tut, was queer ist. Und insofern ist queere Ritter möglicherweise irreführend, wird aber dann, weil ich auch tatsächlich von queeren Objekten spreche im Buch. Und das hat den Grund, dass man natürlich, also dass man sozusagen das Attribut sozusagen zum Adjektiv, also das Adverb meine ich, zum Adjektiv macht, aus Einfachheit halber. Ich spreche schon auch von queeren Objekten und Subjekten und so, obwohl die im Grunde genommen die Subjekte sind, die etwas Queeres tun. Das wirst du, glaube ich, auch nachher nochmal am erklären, direkten Objekt auch mal erläutern müssen, weil ansonsten, glaube ich, wird es zu abstrakt. Ja. Vielleicht nochmal eine Frage zurück. Stell dir mal vor, also erinnere dich zurück, also was ich 14 warst. Ja. Hättest du dir vorstellen können, wenn dir jemand gesagt hätte, du wirst mit Mitte 20 eine Mittelalterforscherin, die sich mit feministischer Theorie oder auch Geschlechtstheorien auseinandersetzt? Also wenn dir das jemand erzählt hätte, hättest du dem das geglaubt? Nee. Hätte ich nicht geglaubt, weil ich bin wirklich ein richtiges Mädchen. Ich bin auch, obwohl ich durchaus mich selber auch als sowohl im Leben als auch in der Liebe queer irgendwie bezeichnen würde, und damit meine ich jetzt nicht per se homosexuell, bin ich trotzdem jemand, der sehr Mädchen ist. Also sehr, wie die Gesellschaft sich Frauen und Mädchen vorstellt. Ich lackiere mir gerne die Fingernägel. Ich habe heute einen Artikel gehört über Pink Stinks. Also ich zum Beispiel finde Pink lustig, würde mich jetzt nicht pink anziehen zwar, aber war auch immer schon jemand, der den weiblichen Dingen zugeneigt war. Das heißt Handtaschen, Ketten, Accessoires, Schuhe und durchaus auch der Farbe Pink. Also deswegen, ich hätte das nicht gedacht. Andererseits habe ich auch immer, schon mit 14 wollte ich immer gerade in diesem Bereich des eigenen Begehrens oder auch des Zwischenmenschlichen immer auch Sachen auch irgendwie anders machen und nicht klassisch machen und nicht und hatte so eine Suche nach irgendwas und ich glaube, ich habe das jetzt durch die Forschung auch so ein bisschen gefunden. Ja. Okay, also im Grunde ist auch in der Forschung letztendlich immer auch so eine ganz eigene Motivation auch oft dabei. Also wobei man sagen muss, also wobei nicht alle queeren Forscher durchaus selbst homosexuell sind oder bisexuell oder sich als queer bezeichnen oder so. Es gibt viele. Weil man sich, ich glaube, das, was du gesagt hast, mit dem, es ist was Persönliches drin, man befasst sich, gerade wenn man forscht, man muss sich einfach mal vorstellen, man muss sich 15, 20, 25 Jahre mit demselben Thema beschäftigen, da kann man nur sich mit einem Thema beschäftigen, hinter dem man dahinter steht. Man kann immer wieder neue Themen finden, durchaus, klar. Aber ich könnte jetzt, also mich fasziniert zum Beispiel Rechtsgeschichte. Aber ich kann deswegen kein Jurist sein. Es ist deswegen auch nicht was, dass ich sage, ich interessiere mich jetzt unglaublich für rechtliche oder Kriminalromane oder wie auch immer. Sondern es ist durchaus, man macht halt das, was einem am nächsten ist. Und ich muss durchaus sagen, also durch die Geschlechterforschung und durch auch das kritische Hinterfragen von Geschlechterverhältnissen ist mein Leben bereichert worden, klar. Jetzt kommen wir langsam mal so zu dem Kern der Sache. Ich habe das Buch schon in deiner Hand. Und das ist ja jetzt beim Transkript Verlag auch rausgekommen. Das heißt, du hast es nicht nur beschrieben, du hast nicht nur die Situation auch mittlerweile in deinem Namen und Titel, sondern es gibt jetzt auch ein Ding. Ja. Das hat dann doch auch über 300 Seiten, die man so schön durchblättern kann. Und bevor ich sozusagen anfange nachzufragen, über was du da geschrieben hast oder was deine Theorien sind und auch worauf die stützen, was du da auslegst, vielleicht für alle Beginner der Kralsgeschichte. Ja. Was ist die Kralsgeschichte? Also vielleicht nur kurze Zusammenfassung, was denn überhaupt der Inhalt des Krals ist. Das muss nicht besonders theoretisch sein, sondern einfach ein kleiner Zusammenschnitt. Ja, also der Kral ist... Also ich mache die Frage, also ich beantworte die, also ich stelle eine andere Frage, weil was der Gral ist oder was die Gralsgeschichte ist, schon eigentlich zu tief einsteigt. Also es gibt verschiedene Romane im Mittelalter, die sich mit dem Gral als Ding befassen, kommt aus dem Altfranzösischen von Chrétien de Troyes, dessen Perceval taucht das erste Mal das Wort Gral auf, un Gral, der Gral. Nur als in welcher Zeit sind wir ungefähr? Wir sind 1200. Okay. Vor 1200. Und der Gral war in dem Fall halt eine Platte, Silberplatte, kommt aus dem Lateinischen und im Grunde genommen um Speise oder ähnliches zu transportieren und zu servieren. Übernommen hat im mittelhochdeutschen Wolfram von Eschenbach den Gral und er ist, sage ich jetzt, im mittelhochdeutschen auch die populärste Gralsgeschichte des Mittelalters. Es gibt Parzival. Parzival ist Sohn eines Ritters und einer Dame. Parzival, im Grunde genommen erzählt Parzival und weitet Parzival aus, was in Perceval bei Chrétien schon angefangen wurde. Leider hat Chrétien seinen Text nicht beenden können. Insofern war bei Wolfram von Eschenbach im Mittelhochdeutschen dann alle Möglichkeiten offen. Parzival, das Vater stirbt, Gachmuret, und seine Mutter verschleppt ihn in Anführungszeichen in die Einöde. Also er wächst fern des Hofes, was ja damals eben das Zentrum war und auch für die höfische und ritterliche Erziehung besonders wichtig. Er wächst jenseits des Hofes auf und in der Einöde kann er es aber auch nicht zurückhalten. Also seine ritterlichen Eigenschaften, die er von seinem Vater bekommen hat, dringen aus ihm heraus. Er verlässt seine Mutter, nachdem er Rittern von König Artus begegnet ist, um selber Ritter bei König Artus zu werden. Seine Mutter stirbt. Er wird tatsächlich Ritter bei König Artus. Bis dahin muss er einige Abenteuer bestehen, die besteht er. Dann ist er gerade sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wird ihm vorgeworfen, dass er Es ist dann schon in der Vergangenheit, dass er bei seinem ersten Besuch auf der Gralsburg, wo er überhaupt noch nicht verstanden hat, dass er überhaupt auf der Gralsburg sich befindet, eine Frage nicht gestellt hätte oder die Frage nicht gestellt hätte. Und er müsse jetzt einfach nach dem Gral suchen. Und zwar tut er das dann 5,5 Jahre, kommt dann durch Zufall auch wieder oder Schicksal, je nachdem, wieder auf die Gralsburg, stellt eine Frage, eine anders geartete Frage, befreit seinen Onkel, der interessanterweise der Karlskönig ist, von seinem Leiden und wird selber Karlskönig. Das ist so zusammengefasst. Den Gral selber kennt man dann auch noch eben aus der ganzen Sagengeschichte oder der Sagenwelt rund um Artus. Also das ist ja bekannt, dass die Ritter der Tafelrunde, in dem Moment, in dem es so ein bisschen auch im Reich von Artus kriselt, man kennt ja dass es da nicht alles ist, Gold, was glänzt, Lancelot, sein erster Ritter, hat was mit seiner Frau Guinevere und so weiter, wird der Gral als Ziel ausgerufen, um im Grunde genommen in dieser Suche auch noch eine gewisse Erfahrung oder so eine Art Ritus-Initiation, also man wird rausgeschickt und sucht die Erlösung, sucht den Gral, darum geht es im Grunde genommen. Und es gibt natürlich auch noch eine christliche Umdeutung des Grals. Es gibt viele Deutungen des Grals, auch aus dem Keltischen schon viel früher, vor 1200. Aber es gibt auch noch eine christliche Umdeutung, nämlich, dass der Gral angeblich der Kelch des Abendmahls sei, mit dem das Blut Christi aufgefangen wurde. Ich als Medievistin bin nicht Anhänger dieser christlichen Theorie oder diese christliche Ikonografie des Grals. Die kommt dann auch, spielt die dann in deiner Dissertation, in dem Buch auch noch eine Rolle? Oder? Ja, die spielt eine Rolle dahingehend, dass in der Einleitung natürlich auch in gewisser Weise darauf hingewiesen wird, dass der Gral in anderen, zum Beispiel altfranzösischen Romanen bei Robert de Boron, genau das ist, nämlich ein christliches Symbol. Und spielt auch eine Rolle, wenn ich den zeitgenössischen Roman Sakrileg von Dan Brown analysiere. Der ja bei dir im Buch ganz vorne kreist. Genau. Bevor du sozusagen mit den ganzen Theorien Mittelalter kommst. Mittelalter, genau. Kommt erst mal. Nee, Theorie ist schon in der Einleitung. Okay. Du machst erst eine Einleitung, du erklärst, genau, worauf das Ganze, genau, basiert, du erklärst Queer-Reading. Und dann kommt erstmal aber Da Vinci Code, Sakrileg. Ja. Also das war auch lustig. Ich wusste, dass ich über Parzival schreiben will. Dadurch war der Gral interessant. Und das war, ich glaube, 2003 oder so, als eben im Spiegel und dann noch im Fokus in den beiden Zeitschriften dieses Buch, was ja sofort mit 40 Millionen verkauften Exemplaren absoluter Bestseller war, wo dieses Buch und die Theorien, die Dan Brown vertritt, eben analysiert wurden, auseinandergenommen. Und im Grunde genommen geht es ja in Dan Brown auch um die Suche des Grals. Und ich habe dann schon beim ersten Lesen und dann auch beim Lesen des Buchs auf Deutsch, auf Englisch und später bei der Verfilmung gesehen, dass es durchaus Parallelen gibt. Parallele Motive, parallele Szenerien, die man eben auch in den mittelalterlichen Grazromanen findet. Beispiel ist, dass es, das so ist auch mein zweites Kapitel, also nachdem ich den Brown abgehandelt habe, ist mein zweites Kapitel, geht es darum, dass man Gralsucher werden. Dass auch in dem mittelhochdeutschen Roman ist es erst, bis du überhaupt zum Gralsucher wirst, musst du einen bestimmten Weg zurücklegen. Und ob du dann erfolgreich bist, ist noch lange nicht gesagt, wenn du Gralsucher bist. Also am Ende kann es sein, dass du scheiterst, kann aber auch sein, dass du Erfolg hast. Kommt auf den Roman drauf an. Es ist so, dass du, wenn du dich wissenschaftlich mit dem Gral beschäftigst und eine Dissertation ist halt wirklich ein fester Zeitraum, du fängst an, wenn alles gut geht, hörst du auch damit auf und zwar erfolgreich auf. Würdest du glauben, dass du sozusagen auch eine Gralsucherin geworden bist, indem du sozusagen dich wissenschaftlich mit dem Gral beschäftigst? Mhm. Also weil es ja so schön ist, das Kapitel heißt ja wirklich Gralsucher werden. Also wie so eine Jobvermittlung, Hinweis, wie werde ich Gralsucher? Immobilienmakler werden. Ja, Gralsucher. Genau, ich habe mich lange Zeit tatsächlich auch als Gralsucher gesehen. Ich hatte das auch in meiner Einleitung in nicht dieser veröffentlichten Version, sondern in sehr viel früheren Versionen, weil es ist ja immer so, man schreibt, man überschreibt, man ändert und so, hatte ich das auch drin, habe aber dann auch geschrieben, dass es eben keine wissenschaftliche Gralsuche ist und auch nicht sein kann, weil ich möchte ja irgendwann zu einem Ergebnis kommen. Ich hoffe, das beweise ich dann in dem Buch eben auch, dass ich zu einem bestimmten Ergebnis komme Und obwohl ich durchaus ganz am Ende in meinem Fazit auch wieder Fragen aufwerfe, als kennen wir ja alles, wissenschaftliche Tricks für die nächste Arbeit oder so, oder für Forschung von anderen Leuten, wollte ich tatsächlich zu einem Endpunkt kommen. Und wenn man den Gral findet, was im Grunde genommen allen drei Helden, die wir uns an, also von den vier Helden, die wir uns anschauen, ist es drei vergönnt, dass sie tatsächlich den Gral finden. Aber da ändert sich ja alles. Und das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, was ich in meiner Fragestellung schon in der Einleitung im Grunde genommen aufwerfe und was mir auch so im ganz Hinterkopf immer schon vorgeschwebt hat. Und ich wollte tatsächlich zu einem Ergebnis kommen. Und das Problem ist, wenn du den Gral findest, was passiert dann? Also deswegen habe ich das dann verändert. Also ich würde sagen, die Gralsuche betreibe ich nicht mit der Arbeit, sondern ich untersuche nur die Gralsuche. Wer sind denn jetzt diese drei Gralsucher, die zum Ende kommen? Sind das immer die gleichen oder sind das sozusagen die gleichen, sind das gleich oder andere? Mhm. Oder sind sozusagen, ist in drei Versionen der gleichen Person immer ein unterschiedliches Ziel gegönnt? Mhm. Ich habe ja mich dann tatsächlich nicht nur auf den Parzival beschränkt, obwohl man das hätte durchaus tun können. Also ich meine, alle mittelhochdeutschen Romane, die ich da jetzt gerade analysiere oder die ich analysiert habe, sind um die 30.000 Verse. Also das sind richtige Brockenliteratur. Und wollte mich dann eben nicht nur konzentrieren auf Parzival als einzigen Gralsucher, sondern habe mir neben Parzival noch Lancelot angeschaut, im Prosa Lancelot. Allerdings ist es bei Lancelot so, dass es nicht ihm, sondern seinem Sohn Galahad vergönnt ist, im Ende den Gral zu finden. Der Prosa Lancelot besteht aus 5 Bänden. Und man glaubt eigentlich die meiste Zeit, dass Lancelot irgendwann tatsächlich seiner Liebe zur Guinevere abschwört. Es ist ja ehebrecherische, es ist ja sündige Liebe, abschwört und dann doch noch geläutert wird und am Ende den Gral finden kann. Aber er hat durchaus, obwohl der Gral hier jetzt auch nicht der Kelch des Abendmahls ist, also nicht so dezidiert im Prosa Lancelot, ist er durchaus sehr christlich, der Roman. Das heißt also, es war klar, dass jemand, der so sündig ist wie Lancelot, ihn nicht finden kann, sondern es ist im Endeffekt sein reiner Sohn Galahad, der ihn finden darf. Und dann am Ende auch mit dem Gral in die Sphären des Himmels entwindet, weil er gesagt, ich habe genug auf der Welt gesehen, ich gehe mit dem Gral in den Himmel. Das ist sozusagen die eine Person, die sozusagen den Gral findet und dann ändert sich alles, weil... Genau, die verschwinden. Mhm. Bei Parzival, der wird dann Gralskönig, aber da ist halt auch nicht klar, was passiert. Also es wird dann, schwenkt dann am Ende von Wolfram von Eschenbachs Parzival um, die Geschichte seines einen Sohnes, Lohengrin, den man ja auch kennt, das ist der Schwanritter. Im Grunde genommen ist alles gut. Also Parzival, seine angetraute Conviramurs sind das Gralskönigspaar. Dann gibt's die Söhne, die Zwillingssöhne. Und da wird aber meiner Meinung nach, werden da verschiedene Sachen, die eigentlich queer sind, wieder in eine heterosexuelle oder heteronormative Ordnung gerückt. Deswegen gefällt mir das auch nicht, was beim Parzival nach dem Gralsfund passiert. Und beim dritten Roman, das ist Gawain in Die Krone von Heinrich von dem Türlein, da ist es so, dass Parzival, also im Wolfram von Eschenbach gibt es als Gegenpart zu Parzival gibt es immer Gawain. Mhm. Gawain heißt er dort, der im Grunde genommen der Held der Artusgesellschaft ist, wohingegen der Parzival der Held der Gralsgesellschaft ist. Und in der Krone wurde der Parzival einfach getilgt. Also er wird zwar als negatives Beispiel immer wieder benannt und für Scheitern, aber da ist Gawain der strahlende Held, der alle Abenteuer in der Artusgesellschaft und auch noch die Abenteuer in der Gralsgesellschaft erledigen darf. Und bei ihm ist es so, da verschwindet der Gral auch am Ende. Gawain bleibt aber Teil der Artusgesellschaft. Das ist jetzt auch nicht so spannend. Also da passiert, also da gibt es keine Gegengesellschaft, wie beim Parzival, da gibt es ja die Gegengesellschaft, die Grasgesellschaft. Die gibt es zwar auch beim Gawain, bis der den Gral halt irgendwie gefunden hat. Der Gral ist aber ein Token, also ein Geheimnis. Das wird auch nicht aufgelöst. Ist der jetzt eine Schale, ist der ein Kelch, ist der wie bei Wolfram ein Stein oder ein Ding, sondern der ist halt ein Geheimnis. Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Also wer will denn den Gral schon finden? Er ist tatsächlich so ein Geheimnis. Und ich hatte ursprünglich auch ein Zitat aus der Krone als meinen Titel, nämlich also von dem Gral das wilde Meere, weil das ist genau das, was alle drei Texte sind. Also es ist ein wildes Meere, also eine wilde Geschichte vom Gral. Das ist aus dem Mittelhochdeutschen? Aus dem Mittelhochdeutschen. Ist ein Zitat aus der Krone, ja. Die vierte Version, wo der Gral nicht gefunden wird, oder war das eben schon das dritte in der Krone? Nee, der vierte Held ist Lancelot, der zwar den Gral sucht, der ihn aber nicht finden darf, okay. Im Grunde genommen. Ja, weil er das, weil es ihm nicht vergönnt ist. Und selbst in Sakrileg finden sie ja den Gral. Mhm. Also viele der Gralsucher in den Romanen sind tatsächlich erfolgreich. Also soll ich auch was sagen, wie es im Sakrileg ist? Also ja, gerne. Also ich meine, also generell, also welche von diesen Erzählungen hat sich denn im heutigen Gralsbild durchgesetzt? Also ist es heute so wirklich, dass man sagt, es ist ein Kelch, es ist eine Platte, es ist, ja, also du hast mir einen Link geschickt, es ist Tupperware. Also es gibt ja ganz absurde Ideen, was der Gral so sein könnte, bis tatsächlich mit der zu Fleisch gewordenen Frau. Also das mit der Tupperware, dass der gerade die Tupperware ist, ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte, weil die hat mich im Grunde genommen so ein bisschen, glaube ich, auch zu meinem Stipendium gebracht, weil in dem Aufnahmegespräch vom Graduiertenkolleg hatte ich einen Text gelesen, da ging es um Gralsromane also die Rezeption von Gralsromanen, aber allerdings in englischer und amerikanischer Literatur. War unter anderem auch das Sakrileg mit einem halben Satz bedacht. Das liegt aber daran, dass das Buch von Marino, so heißt der Autor, fast zeitgleich mit dem Sakrileg erschienen ist. Also im Grunde genommen konnte der noch gar nicht abschätzen, dass das so ein Bestseller wird. Und in dem Buch habe ich mal gelesen, dass eben der Gral halt alles Mögliche sein kann. Da gibt es die verschiedenen, woher kommt überhaupt dieser Mythos, woher kommt dieses Motiv, eben diese christliche Herkunftstheorie mit diesem Kelch des Abendmahls, dann die keltische, da gibt es so eine Art Fruchtbarkeits, auch Gefäß, also so eine Art Horn, so ein Trinkhorn, aus dem man trinkt. Und zwei Eigenschaften des Grals sind, dass er ja Speisewunder tun kann, und zum anderen auch Leben erhalten oder Leben retten. Und das konnte dieses Wunderhorn eben entsprechend aus dem Keltischen eben auch. Und da habe ich in der Einleitung gelesen, dass eben eine Firma aus dem Tupperware beworben hat mit dem, das ist der neue Heilige Gral. Also das ist eine Sache. In Wolfram von Eschenbach gibt's eine Stelle, wo steht, es ist Wunsch und Paradies. Also es ist sozusagen dein Wunsch und ein Paradies. Gleichzeitig ist der Gral, also der kann Wünsche erfüllen, der kann Nahrung spenden, bringt alles das Beste auf die Welt. Und damit haben die eben auch geworben mit die Firma, die diese Tupperware vertrieben hat. Und deswegen gibt's die Tupperware und der Heilige Gral. Und deswegen habe ich das in dem Vorstellungsgespräch, habe ich diese lustige Geschichte erzählt und den Text zitiert, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen Ausschlag gegeben hat, dass man eben mich damals aufgenommen hat. Du hast mir einen Link geschickt, ja. Also es gibt tatsächlich auch eine Seite im Internet, die sozusagen versucht, diese Idee zu belegen, und zwar in der Stupididia. Yeah. Da gibt es einen eigenen Artikel zum Heiligen Gral, und der kommt nach interessanten Wirrungen, wo die Wortherkunft, und naja, man kennt es ja so ein bisschen aus der Wikipedia, das wird da alles auf den Kopf gestellt, aber zum Schluss landet man auch da in der Tupperware als moderne Form des Grals. Ja, das fand ich auch witzig. Also, dass das sozusagen, weil, also, es gibt keinen Link jetzt eben auf diese Werbung der Firma, und es gibt auch keinen Link jetzt zu Marino und dessen Gralsbuch oder, dessen Forschung. Aber es ist halt lustig, dass es da durchaus auch dieses Tupperbild auch gibt. Also, für mich, also ich, wie gesagt, habe ja schon gesagt, ich bin kein Anhänger dieser Theorie, dieser christlichen Theorie, aber man muss sagen, durchaus, dass die sich durchgesetzt hat. Also dass es der Kelch ist des Abendmahls, oder und der Kelch, mit dem eben Josef von Arimathea das Blut Christi aus der Seitenwunde aufgefangen hat, das ist natürlich logischerweise in unserer auch christlich geprägten Kultur das, was sich tradiert hat. Also man muss sich zum Beispiel nur Indiana Jones, Last Crusade anschauen, der dritte Teil von Indiana Jones, wo sie eben auch auf der Suche sind nach dem Heiligen Gral. Und dort ist der Gral eben der Kelch des Zimmermanns, weil er eben der Kelch aus Jesus Familie ist. Und das ist eben im Grunde genommen das, was sich durchsetzt bei Dan Brown. Auch sehr christlich konnotierte Themen. Bei Indiana Jones eh oft ganz, also erste Folge Bundeslade. Also sind ja, ja so genau. Also oft biblische Motive. Genau, ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten, da ging es eben auch darum, wie in verschiedenen Medien oder in verschiedenen Mittelalterrezeptionen der Gral rezipiert wird. Und da hatte ich nämlich auch gerade ein Buch gelesen, das im Grunde genommen man in allen vier Teilen des Indiana Jones, ich weiß jetzt nicht, ob gewollt oder nicht gewollt, auf jeden Fall immer verschiedene Episoden der Gralsgeschichte immer wieder findet. Also eben nicht nur in dem letzten Teil, weil zum Beispiel diese Motivik der Suche hängt ja auch ganz direkt mit dem Gral zusammen. Also wir haben ja jetzt immer nur drüber gesprochen, dass der Gral und was ist der Gral und wo kommt die Theorie her. Aber wichtig ist natürlich auch, was mit ihm sozusagen zusammenhängt. Und das ist auch genau meine Kapiteleinteilung. Also Gralsucher werden, das ist eine. Da kommt die Gralsuche an sich ein ganz integraler Bestandteil jeder Gralsgeschichte, jedes Gralsromans. Also man findet den Gral nicht einfach so. Mhm. Wobei möglicherweise wäre es auch lustig, wenn wir sozusagen das Ganze von hinten mal aufzäumen als Autor, dass man ihn gleich hat und mal gucken kann, was man damit machen kann. Aber es geht natürlich in den meisten Romanen darum, dass man erst Abenteuer bestehen muss, man muss sich bewähren. Und das ist in den mittelalterlichen wie den zeitgenössischen so, damit man überhaupt erst mal in die Nähe des Grals kommt. Also der Gralsroman ist eigentlich auch ein Entwicklungsroman. Ja, also das ist auch, das ist viel diskutiertes Thema. Inwiefern ist es sozusagen eine Entwicklung? Weil manche Leute, also wenn wir uns zum Beispiel Lancelot anschauen, der durchaus seine Liebe zu Guinevere abschwört, das Heer ein Hemd anzieht, Buße tut, wenn es eine Entwicklung wäre, würde man ihm ja eine Chance geben, seine Sünden zu bereuen und möglicherweise doch auch zu einem guten Ende zu kommen. Aber er scheitert ja trotzdem. Also ich glaube, es ist so eine gewisse Mischung. Also man muss sich lernen, adäquat zu verhalten. Und zugleich ist man eben auch möglicherweise schon prädestiniert, überhaupt in die Nähe des Grals zu kommen, also in der Gralssuche dann erfolgreich zu sein. Deswegen glaube ich, ist es nicht so eine Entwicklung. Also Parzival ist zum Beispiel der absolut tölpelhafte Mensch am Anfang. Also gerade die erste Szene, er zieht aus von seiner Mutter, ausgestattet mit Narrenkleidung, weil seine Mutter dachte, na, dann sollen sie ihn halt auslachen und wenn sie ihn zu sehr auslachen, kommt er wieder zurück zu mir. Leider hat sie das nicht mehr erlebt, weil sie ist dann natürlich sofort gestorben, als er weggeritten ist. Aber er kommt dann in ein Zelt, dort liegt eine halb entblößte Jungfrau im Schlaf und seine Mutter hat ihm sozusagen noch auf den Weg mitgegeben, verschiedene Ratschläge, die er in dem Fall auch befolgt. Also er überwältigt das Mädchen, entwendet ihr ein Ringlein und andere Schmucksachen. Und einen Kuss entwendet er ihr auch und ist sich überhaupt nicht bewusst, was er damit anrichtet, dass sie es vielleicht gar nicht will. Und am Ende kommt ihr Ehemann und bestraft sie, weil er an Betrug glaubt. Dabei konnte sie ja gar nichts für. Sondern es war eben der tölpelhafte Parzival, der sich einfach falsch verhalten hat. Und sie muss dann sehr viel Strafe erleiden oder Strafen und auch Gewalt erleiden. Und er versteht überhaupt nicht, dass das eine Sünde war zum Beispiel. Also das sind auch so Sachen, man würde eigentlich meinen, also der ist noch gar nicht so weit. Der kann ja gar noch nicht den Gral finden, so wie der sich verhält oder trifft auf einen entfernten Verwandten und weil ihm deine Rüstung so gefällt, bringt er ihn um und schält ihn quasi aus der Rüstung raus und zieht dann die Rüstung über seine Narrenkleider an und denkt, er wäre Ritter. Also so Sachen passieren ihm und eigentlich ist er nicht prädestiniert und eigentlich muss er sich tatsächlich erst entwickeln und muss verschiedene Sachen lernen, wie Mitleid und auch Selbstleiden muss er lernen. Andererseits ist er Teil der sogenannten Gralsfamilie. Das heißt also, sein Onkel ist der Gralskönig. Seine Mutter ist die Schwester des Gralskönigs. Es gibt auch in den mittelalterlichen Romanen, das kennt man ja von Michel Foucault eben das Allianzdispositiv, also das heißt, man schließt Allianzen und es geht auch um patrilineare oder matrilineare Abstammung, also es geht um Blutsverwandtschaft im Grunde genommen. Und das ist da in rudimentären Spuren auch noch zu finden. Also ich glaube nicht, dass jeder andere Held, der sich so verhalten hätte wie Parzival, weil wenn er nicht Teil der Gralsfamilie gewesen wäre, überhaupt in die Nähe des Grals gekommen wäre. Also es gibt beides. Es ist eine ganz interessante Mischung auch zwischen Schicksal und Bewährung auf der Gralssuche. Diese christliche Rezeption, da ist mir gerade Gedanke gekommen, ist das eher eine katholische Rezeption oder ist das auch sozusagen für die protestantische Lesung auch eher von Bedeutung? Weil sozusagen die Prädestination, das ist jetzt ja eher so protestantisch, wären sozusagen... dass du rein bist und mit Schuld und all das, das geht ja eher in ins Katholische rein. Ja, es geht eigentlich, also es geht schon eher in die katholische Richtung. Also zumal wir ja auch, also ich bin selber Protestantin, wir haben ja auch das Abendmahl, aber diese ganze Eucharistie-Erfahrung, Leib und Blut und Zeug, also beispielsweise beim Gralsritual in der Krone ist es ja so, dass es gibt beim Gral eben nicht nur die Gralsuche, sondern es gibt auch immer eine Gralsburg, also immer einen Ort, wo der Gral ist, oder ein Schrein oder wie auch immer, also ein Ort, eine Örtlichkeit. Und in der Krone und im Parzival gibt es eben auch einen verwundeten König, der der Gralskönig ist. Und in der Krone ist das Ritual eben so, dass er mit so einem Röhrchen Blut trinkt, ja, also in so einem eucharistischen Ritual eingebettet. Trinkt er dann so Blut, also es hat so fast so ein bisschen was Vampirartiges. Wieder vielleicht sollte man den Kreisroman sozusagen neu deuten und in die neue Vampir-Lesung mit reinnehmen. Der Vampir-Hype und der Gral. Der Vampir-Gral. Der Vampir. Das ist eine super Serie. Vampir-Gral für 16- bis 18-jährige Mädchen. Vielleicht sollte ich was schreiben. Ich hatte schon überlegt, wenn es nicht klappt mit der Dissertation und der Arbeit an sich, ob ich nicht, also viele schreiben ja jetzt mittelalterliche Romane, historische Romane. Ja. Aber gut, um zurückzukommen, also man, also es ist sehr oft halt in so ein eucharistisches Dings ein, man nennt es christliche Ikonografie, es ist aber natürlich in den Ritualen eher dem katholischen Glauben zuzuordnen, aber also die Protestanten haben doch auch eigentlich, ehrlich gesagt, obwohl ich selber Protestantin bin, auch da gar nicht so viel Werf in ihrem Glauben drin, dass man da überhaupt nicht was hat. Da muss man einfach nur glauben. Ja, da muss man einfach. Nein, also man muss halt asketisch so sein und so. Also ich persönlich, gut, aber wir wollen jetzt nicht über Glauben sprechen. Aber es ist ein guter Wechsel, weil ich würde gerne über Begehren reden. Begehren. Denn wir haben jetzt wirklich viel über Gral geredet und über die verschiedenen Versionen und die schon verschiedene Figuren. Aber was sozusagen ja das, was deine Arbeit ausmacht, ist es ja, dass du so untersucht hast, wie Geschlecht und Begehren in dem Roman vorkommen. Das heißt, also es gibt eine, also die Hot Story ist bestimmt zwischen Lancelot und Galahad? Nein, nicht Galahad, sondern zwischen Galahad mit O. Sein Freund? Galahad? Ja, Galahad. Okay. Ich dachte jetzt schon sozusagen die heteronormative Variante. Also mit ist Ginovia. Ja, also das ist sozusagen die allererste, wo Leidenschaft und Begehren stattfindet. Okay. Aber ich meine, es heißt ja queer und wahrscheinlich wirst du auch deswegen gleich auf Galahad gekommen sein. Und das klingt ja auch ganz hot. Man hat halt eben festgestellt, oder ich habe festgestellt, dass wenn der Gral auftaucht, dass da irgendwas mit Geschlecht, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also da ist irgendwie was los. Also am Ende steht auch so ein gewisses Fazit, was ich eben versuche in der Einleitung schon anzudeuten und dann am Ende eben aufzunehmen, dass der Gral ein wie auch immer geartetes Ding ist, der verschiedene Formen eben annehmen kann, je nachdem, in welchem Roman wir uns befinden, der Geschlecht und Begehren in seinem Umfeld ordnet und beeinflusst. So kann man es eigentlich runterbrechen. Das heißt, wenn man sich sozusagen in der sogenannten, ich nenne das im Buch immer Sphäre des Grals oder Gralsphäre, wenn man sich in dieser Sphäre des Grals befindet, gibt es nicht heteronormatives Begehren, also nicht heteronormatives Begehren. Und das alle überbordende Begehren ist immer das Begehren des Gralsuchers nach dem Gral. Also das ist was, da kommt selbst die heteronormative Liebe oder die normative Liebesbeziehung Guinevere und Lancelot nicht gegen an, Wo man sagen muss, Lancelot versucht wirklich mit allen Kräften, sich gegen diese Liebe da, dieses Begehren zu wehren und sein Begehren auf den Gral zu richten, aber er hat ja eigentlich im Grunde genommen von Anfang an schon leider verloren. Also obwohl er eigentlich einfach in der Geschichte des Brosa Lancelots einfach die, wie ich finde, queere Liebesgeschichte drin ist. Also zwischen ihm nämlich und dem Riesen Galahad, der so mächtig ist, dass er fast Artus besiegt. Und in dem Moment, in dem aber Lancelot auf das Schlachtfeld tritt und er gegen Lancelot kämpft, er sagt, ich will hier gegen deinen besten Ritter kämpfen, er ihn so sowohl in seiner Kampftüchtigkeit als auch in seinem Erscheinen so beeindruckend findet, dass er sagt, ich greife Artus nicht an, ich erober nicht sein Land, ich werde hier nicht Weltherrscher, sondern ich nehme den Ritter und für die Freundschaft dieses Ritters gebe ich sozusagen die Weltherrschaft auf. Und er ist zwar derjenige, der dann auch im Endeffekt in so einer Ménage à trois, in so einem Gespräch auch die Liebe stiftet zwischen Guinevere und Lancelot, schützt die beiden auch mit seinem Körper, damit man nicht sieht, dass die sich küssen oder ihren ersten Kuss austauschen. Aber im Grunde genommen macht er das nur, um seinen Freund Lancelot glücklich zu sehen. Also ihm wäre es am liebsten, er würde jetzt den Lancelot nehmen und wieder verschwinden in sein eigenes Reich und damit dem seine Liebe leben. Und oder ihre Liebe leben. Wohingegen man sagen muss, der Lancelot ist ihm zwar zugeneigt, dem Galahad als Freund, aber sein Begehren ihm gegenüber ist nicht so stark, zumal es eben noch dieses Begehren nach Guinevere gibt. Und das ist eben eine der Geschichten, die ich analysiere. Und was passiert dann in dem Moment mit diesen, wenn der Gral mit reinkommt? Also bei seinem Sohn Galahad, also das ist ein bisschen durcheinander, also Galahad, und es gibt Galahad, mit zwei A, Galahad. Bei seinem Sohn ganz anders, der weiß von Begehren nichts, der ist so schon fast so eine engelhafte Erscheinung, so eine ganz reine, keusche, jungfräuliche Person. Asexuell. Also ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch das Asexuelle durch was, was sozusagen in den Queer Studies mit bedacht wird. Mhm. Weil es ja, also jegliche Lesart des Nicht-Normativen betrifft, oder? Genau. Also es gibt asexuelle queere Objekte, es gibt aber auch ganz, sexuelle, wobei man halt sagen muss, also sowohl Geschlecht als auch Sexualität ist natürlich, da unterscheidet sich tatsächlich der mittelalterliche Roman durchaus von unserer Jetztzeit, also Geschlecht war ja da nicht ein Marker, auf den gesetzt wurde. Adeligkeit war ein Marker. Also wenn man einer bestimmten Schicht angehörte, einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft, das war ein Marker, wo man zum Beispiel sich verliebt, also sich standesgemäß verliebt zum Beispiel. Oder so. Geschlecht war, Geschlechterdarstellung in höfischen Romanen ist sehr ähnlich. Also auch bei den, also beispielsweise bei den Männern wird immer auf die schöne Beine, also auf die Beine, was ja heutzutage definitiv die langbeinige, rassige Schönheit oder so, definitiv. Fußballer. Fußballer haben Waden. Moment. Es ist ein Unterschied, ja. Aber im Grunde genommen ist sozusagen, dass ausgerechnet das Bein der erotische Marker für Männer ist, ist zum Beispiel so eine Lust, also oder so eine Sache im Mittelalter, die ist dann die Schönheitsbeschreibung, also beide Geschlechter, also wo die Männer als auch die Frauen können, rote, volle Lippen haben. Das ist zum Beispiel was, was Erotik in einer gewissen Weise hervorruft. Also man verliebt sich die roten Wangen, die roten Lippen von irgendjemanden. Und da wird auch kein Unterschied, also gerade im Parzival kein Unterschied gemacht, ob das jetzt seine roten Lippen sind oder die seiner zukünftigen Frau Conviramus zum Beispiel. Oder seine Cousine Sigune. Also es gibt sozusagen sowohl bei Männern als auch bei Frauen die roten Lippen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wo man sehen kann, dass es nicht sowas gibt wie bei uns. Man schaut jemand, weiß ich nicht, oder man sagt, Brüste sind in irgendeiner Form ein erotischer Marker oder Hintern oder wie auch immer. Also, deshalb, also das ist sehr ähnlich. Also es gibt auch, es kommt halt auch auf andere Sachen an. Also dass Menschen als schön oder als passend für die, die als Partner zum Beispiel empfunden werden, liegt häufig eben an ihrem Stand und oft eben an Eigenschaften, die beide Geschlechter aufweisen. Also rote Lippen, was Haare, was noch solche Marker? Haare, rote Lippen, blasse weiße Haut, die gerade im Parzival ist es besonders deutlich, dass also so Lichtepiphanie. Also seine Haut strahlt so sehr wie die Morgensonne. Ja, also dass die Haut so weiß ist und so hell ist, weiß, also blasse Haut als adliches Zeichen. Und dass eben das mit Glanz und Lichtschein und Sonne. Engelhaft. Ja, engelhaft verglichen Licht, wird. Also es ist ja, ja wie, genau. Das ist ja schon fast wie in den Vampirromanen. Ja, ja. Der Vampir, dessen Haut glänzt. Ja, genau. Und eigentlich ist er doch ein Engel. Ja, genau. Und das ist genau das auch. Also Parzival ist im Grunde genommen auch, wird als Engel, auch mit Engelsmal und Engelsflügel, das ist also sind alles jetzt so Zitate aus dem Text, definiert. Also er ist engelsgleich und tritt eben auch, und da gibt es auch einen Teil, wo es eben darum geht, dass das auch eben nicht deckungsgleich funktioniert, ist eben diese, es gab durchaus schon auch, also Macht war schon auch mit einer gewissen Männlichkeit, Ritterlichkeit verbunden. Parzival dagegen gehörte dann auch schon als Held, er ist ja so ein bisschen ein Anti-Held, er ist ja nicht derjenige, der ohne Wenn und Aber wie geschnitten Brot durch alle Abenteuer kommt und direkt zum Gral, sondern er muss sich ja auch immer tun und bewähren und so weiter und so weiter. Und er ist durchaus jemand, der dann eben auch so ein gewisses, also auch nicht so unglaublich männliches, dominantes Auftreten hat, wie zum Beispiel Gawain, sein Pendant in der Artuswelt. Der ja wiederum zum Beispiel auch, also es gibt auch einige super starke Frauenfiguren, die sich nicht, also wie sich's gehört eigentlich in dem mittelalterlichen Roman, eben passiv verhalten und sich dem Mann unterordnen. Ich wollte schon nachfragen, gibt es sozusagen irgendeine Frauenfigur, die sozusagen diesen Beschreibungen einer Frau in der Zeit entspringt oder ausbricht? Gibt es sogar einen weiblichen Ritter? Oder eine Transformation, einen verkleideten weiblichen Ritter? Ich bin natürlich auch Shakespeare-bereit. Genau. Also es gibt tatsächlich, ich dachte ja ursprünglich, es wurde mir aber dann schnell klar, dass es nicht ist. Das war ja das Faszinierende an den Brown, dass das erste Mal überhaupt auf einer Gralsuche eine Frau sein durfte. Also es war eine Frau dabei mit Sophie Neveu, die ja gemeinsam mit Robert Langton, den beiden Protagonisten, suchen den Gral. Frau und Mann gehen auf die Gralsuche. Ist irgendwie logisch in einem Roman, wo es immer ständig um die Harmonie der Geschlechter und das Yin und Yang und das Weibliche und das Männliche und alles gehört zusammen und alles ist in einem Einklang geht. Es also musste es ja ein Paar geben. Aber wenn man das genauer betrachtet, wird innerhalb dieses Paares dann plötzlich diese Ungleichheit auch deutlich, dass er sich natürlich irgendwie in sie verliebt, aber ganz keusch, also im Grunde genommen fast so keusch wie bei allen möglichen bis in Morgengrauen Geschichten auch. Am Ende wird nur ein Kuss ausgetauscht und man verabredet sich in so eine ferne Zukunft. Also es passiert nicht wirklich was Erotisches, ja. Wohingegen es in anderen Szenen durchaus auch Massensex-Szenen gibt und so. Also es ist jetzt nicht so, dass es gar keinen Sex gibt, nur zwischen den beiden nicht. Am Ende kommt aber dann raus, wer die Suche nach dem Gral ist im Sakrileg, die Suche nach Maria Magdalena. Weil Maria Magdalena ist der Gral, im Grunde genommen ihre geheime Liebschaft mit Jesus, aus der dann eben auch ein Geschlecht entstanden ist, dessen Nachfolger oder Nachkommen bis heute existieren. Das ist das ganze Geheimnis um den Gral. Und der wurde halt kodiert. Im Gral und in verschiedenen Gemälden, zum Beispiel im Abendmahl von Leonardo da Vinci. Das ist ja das, was man meistens aus dem Sakrileg kennt. Und deswegen habe ich auch im Buch tatsächlich auch Da Vinci Code. Also ich habe tatsächlich nicht den deutschen Titel verwendet, sondern den Da Vinci Code, weil ich finde, das ist genau das, was es eigentlich bedeutet, eben diese Kodierung des Grals in verschiedenen Werken von Da Vinci. Und im Ende ist es so, dass die Sophie Neveu gar keine Gralsucherin ist, sondern die ist nämlich das nicht mehr das Subjekt der Suche, sondern das Objekt. Am Ende ist sie eine Nachkommin von Jesus und Maria Magdalena. Sie ist Teil dieses heiligen Geblüts und wird sozusagen vom Subjekt der Suche zum Objekt der Suche und dadurch natürlich auch degradiert. Das heißt, diese Neuerung, eine Frau ist Gralsucherin und eine Ritterin oder wie auch immer, endet, ich zitiere da jetzt mal ein anderer Protagonist, der sagt, sie sind eine Kralsjungfer, eine wahre Kralsjungfer, und das wird am Anfang noch verlacht, aber sie ist im Endeffekt eine Kralsjungfer. In anderen Romanen, also zum Beispiel in Prosa Lancelot, ist dann beim Sohn von Lancelot und in dessen Trupp, die den Gral suchen, auch Parzivals Schwester dabei. Die ist eine Jungfrau, die darf aber auch am Ende nicht, also die darf den Tipps geben und Ratschläge und sie auf den richtigen Weg bringen und auch so eine sehr eigentlich enge Beziehung zum Helden, zum Galahad entsteht. Also natürlich ganz keusch, also passiert nichts Körperliches. Und am Ende muss er halt sterben. Und das heißt also, die Frau kommt im Grunde genommen dann am Ende nur tot in die Nähe des Grals. Also die darf lebendig auch nicht in die Nähe des Grals kommen. Obwohl durchaus der Gral, obwohl es einige Frauen gibt, die den Gral, also der Gral lässt sich in Geschichte von Parzival beispielsweise nur von einer jungen Frau tragen und auch in dieser Gralsprozession, das kennt man vielleicht auch, dass eben der Gral aufgetragen wird und ihm folgen eben Jungfrauen, ihm folgen Junker, also Jungherren sozusagen, die dann neben dem Gral beispielsweise auch noch die Lanze, die ja auch in der Gralslegende eine Rolle spielt, die angeblich die Lanze des Longinus ist, wenn wir von der christlichen Lesart bleiben, eine Lanze oder eben Kerzen tragen und so weiter und so weiter. Es sind durchaus immer Frauen da, aber auf der Suche selber und Gralsucher selber ist es eine homosoziale Gruppe. Und das hat natürlich auch so gewisse, es war natürlich auch so ein Analyseansporn. Warum sind das nur Männer? Was passiert mit den Männern, wenn sie auf der Gralsuche sind und nur den Gral begehren? Begehren sie auch möglicherweise ihren Mitstreiter? Wie sind die homoerotischen Begehrensstrukturen innerhalb dieser suchenden Gruppe? Interagieren damit auch andere Gralsucher, weil es gibt ja nicht nur die Helden, es gibt ja auch die Anti-Helden oder die bösen Figuren. Sind da eigentlich die bösen Figuren oder die Anti-Helden auch in irgendeiner Weise reizvoll, interessant? Oder ja. Der Fokus ist quasi nicht nur auf der Suche, sondern durchaus. Genau, ich habe auch noch ein Kapitel, das heißt andere Gralsucher. Mhm. Da geht es um die Gegner oder durchaus auch um die Helferfiguren. Also weil der Held kommt im Grunde genommen oft nur weiter, wenn ihm jemand hilft. Also beispielsweise der Gawain aus der Krone, der wäre schon mehrere Male gestorben, hätten ihm nicht weibliche Helferfiguren den Weg gewiesen, ihn aus den Fluten gerettet und ähnliches. Also der wäre durchaus schon gescheitert auf der Suche selber, ohne überhaupt in der Nähe des Grals gewesen zu sein oder schon auch in dieser Vorstufe, also überhaupt noch gar nicht wusste, dass er jetzt den Gral sucht. Und diese Figuren zu betrachten war ganz spannend, weil die einfach auch die Geschichte ergänzen. Also man stellt sich vor den Parzival, die Hälfte des Parzival beschäftigt sich mit Gawain. Warum? Warum braucht man einen Helden in der Artus-Gesellschaft, wenn man doch hier einfach nur den Gralsroman erzählen möchte mit Parzival? Also wie beeinflusst der Gawain zum Beispiel mit seinen, und der ist so ein richtiger Playboy, würde man heute sagen. Also der hat mehrere amoröse Beziehungen, platonisch, also Liebe platonisch, Liebe körperlich und Liebe körperlich und platonisch mit drei verschiedenen Frauen. Und der ist so ein richtiger Schwerenöter in Anführungszeichen wieso gibt's den? Und auf der anderen Seite diesen engelshaften Parzival. Das war schon ganz spannend, diese Figuren zu betrachten. Und noch, also ich habe da mehrere Lieblingsfiguren, gerade auch im modernen Gralsroman gibt es ja den, beim Sakrileg oder Da Vinci Code gibt es ja den Albino Silas, der ja beauftragt ist für die für einen Teil der katholischen Kirche den Gral zu suchen, beziehungsweise dieses Gralsgeheimnis darf nicht an die Öffentlichkeit kommen und deswegen sucht er den Gral. Und der ist Albino und der ist eben wie in klassischen, also er wird als was anderes bezeichnet. Er betreibt Selbstgeißelung, also da kann man auch dieser ganze Bereich des Masochismus und wie ist, wenn man sozusagen Schmerz begehrt und so weiter und so weiter. Also das ist auch eine sehr interessante Figur gewesen. Deswegen finde ich die anderen Gralsucher genauso spannend wie die Helden selber. Ich finde es ganz interessant, weil je mehr du von der Gralsgesellschaft berichtest, und dann fällt mir tatsächlich auch nochmal der Satz, den du vorhin gesagt hast, warum gibt es eigentlich keinen Roman, der eigentlich damit anfängt, dass man den Gral schon hat und was macht man denn dann damit? Mhm. Und dann erzählst du immer von der Gesellschaft und den Figuren und der Suche und und immer mehr drängt sich mir Herr der Ringe mit seiner Gesellschaft auf. Und da ist ja nun wirklich der Fakt, man hat ja quasi nicht den Gral, den Ring, und es geht darum, was mache ich damit? Also, und es gibt ja auch dieses starke Begehren auf dieses Ding. Und kennst du da schon Analogien oder gibt es da irgendwas dazu, die beiden irgendwie miteinander zusammenzubringen? Oder ist das jetzt total abstrus und quasi aus der Laune des Moments geboren? Also ich habe... Es ist lustig, dass du das sagst. Ich, bei mir zu Hause liegt nämlich ein ganzer Stapel, jetzt wo der Hobbit kommt, wieder Artikel, wo ich einen Beitrag zu meinem Blog oder wie auch immer mal was schreiben wollte, eben zu Hobbit. Herr der Ringe ist natürlich, wenn wir den Bereich Mittelalterrezeption nehmen, natürlich ein ganz wichtiger Faktor, also auch schon in den 80ern gewesen, sich mit Tolkien zu befassen und mit den fantastischen Welten, die eben der Tolkien aufmacht. Und es gibt natürlich auch hier bestimmte Motive, die genommen wurden aus mittelalterlichen, vor allem eben auch aus dem Bereich irischen, walisischen, englischen, britischen, angelsächsischen Mythologien, aber auch der Edda, das heißt also skandinavischen Bereich und so, die genommen wurden, sowohl in dieser neuen Sprache, die der Tolkien entwickelt hat, als auch eben in der Storyline und in den verschiedenen Sachen. Und um das zu analysieren, weil interessanterweise bin ich darauf gekommen, dass natürlich der Ring auch sowas ist wie der Gral, dass es im Grunde genommen keine Frauenfiguren gibt. Also die tragende Rollen spielen. Also jetzt im, ich bin nicht drauf gekommen, dass ich in einer, ich nenne jetzt nicht den Namen Frauenzeitschrift, meines Vertrauens gelesen habe, dass Galadriel ja eigentlich im Hobbit überhaupt nicht auftaucht, was ja auch stimmt. Und es taucht auch tatsächlich. Also ich höre gerade das Hörbuch, ich bin gerade schon weiter als der Film, sehr viel weiter als der Film, und bisher ist keine einzige Frau aufgetaucht. Und das fand ich ganz spannend. Dann im Grunde genommen die Gefährten. Es sind keine Frauen vor, also da. Ja. Und auch hier ist es so, es gibt ein Ding, was man hat in dem Fall, aber was auch andere Leute suchen. Also bei den Gralsromanen hat ja auch diese wie auch immer geartete Gralsgesellschaft hat ja den Gral auch. Ja. Nur die Sucher sozusagen, also eigentlich ist sozusagen die Perspektive anders, ja. Also im Grunde genommen wäre es so, würde Bilbo sich irgendwo fest hinsetzen und sagen, ich habe hier den Ring, wie sein Onkel dann am Ende das ja macht, und der Ring ist im Auenland, würde es trotzdem immer noch Leute geben, die danach suchen. Also das ist im Grunde nur eine andere Perspektive. Also wenn ich aus der Perspektive des übrigens auch ganz spannend an den Hoden verwundeten Gralskönig Anfortas im Parzival bin, habe ich ja den Gral. Dann will ich den ja auch nicht suchen. Das ist dann auch nur eine Frage der Perspektive. Aber es ist durchaus ganz spannend, dass es eben jetzt halt wieder so ein unglaubliches Mittelalterinteresse gibt, wo zugleich eben ein Studium der mittelalterlichen Literaturwissenschaft, ob das jetzt in Französisch, Skandinavistik, Germanistik, Anglistik oder wie auch immer ist, total zurückgeht, die Stellen werden gestrichen und so. Aber im Fernsehen, also ich sag jetzt nur Game of Thrones Season 1, ja, also das war mein ursprünglicher Aufhänger zu dem zu der Beschäftigung, und dann natürlich jetzt noch mit Hobbit, das Jahr 2012 war sozusagen das Jahr der Mittelalterrezeption im Fernsehen oder im Film. Warum das so spannend ist, warum das so erfolgreich ist. Und beim Game of Thrones ist es ja auch so, dass es auf den ersten Blick, es ist ja gar nicht so eine fantastische Welt. Es sind ja erstmal, die Menschen streiten sich um Macht. Gibt's ja, haben wir alles schon gesehen. Aber nach und nach kommt ja auch raus, dass es da auch durchaus Magie gibt, Wiedergänger, Zombies und so weiter, dass da auch immer so ein magisches Element mit drin ist. Und deswegen, also ich glaube durchaus, dass es im Herr der Ringe eben halt auch um so ein Objekt geht, was man sucht und haben möchte und was manche haben und andere ihn abluchsen wollen und was einen aber beeinflusst. Und in dem Fall von Herr der Ringe wird es halt als negative Beeinflussung gesehen. Und ich glaube, im Fall vom Gral ist es durchaus so, dass es, ich habe versucht, möglichst objektiv mit dieser Beeinflussung umzugehen. Also ich habe konstatiert, man begehrt den Gral. Und möglicherweise begehrt man auch als Mann einen Mann, oder man begehrt überhaupt nichts, oder man begehrt nicht zu begehren, oder man begehrt einen Toten, oder man begehrt wen auch immer, ja. Nur man begehrt eben nicht normativ. Also man gibt sich nicht damit zufrieden. Also Parzival hätte sich ja auch damit zufrieden geben können, seine Frau, die er schon vor der Gralssuche hatte, mit der zusammen ihr Land zu regieren. Ja, aber damit hat er sich nicht zufrieden gegeben, sondern sein Begehren war es eben, den Gral zu finden. Aber die, die den Gral sozusagen dann haben, und ich meine, das hast du ja eben schon mal angedeutet, es gibt diesen Gralskönig, der diese körperliche Unzulänglichkeit hat. Und ich habe auch in der Wikipedia natürlich über den Gral nachgelesen, da wird es nochmal betont, dass sozusagen die ganzen Gralsgesellschaften irgendwie auch so ganz asexuell wären. Das heißt, dieses Begehren wird auch immer mit so einem sexuellen, ich meine, das ist wahrscheinlich die Theorie der Situation, ist ein sexuell, weil die, die ihn haben, die sind ja nicht mehr sexuell aktiv. Oder ist es jetzt zu platt? Nee, es ist tatsächlich so, dass im Grunde genommen darf sich, im Parzival darf sich die Gralsfamilie fortpflanzen. Also wenn man sich ordentlich benimmt, ja, was ja der König Anfortas nicht gemacht hat. Er hat ja nicht, wie der Gral gesagt hat, begehre diese Frau, die wird eine Gralskönigin, heirate, die kriege Kinder. Ja? So hat er da sich daneben benommen und wurde deswegen verletzt. Ist jetzt eine im Grunde genommen entmannte Figur und auch seine tatsächliche Geschlechterkodierung ist im Fluss oder im Schwanken geraten. Und das ist auch, versuche ich eben auch aufzuzeigen. Und das ist die eine Seite. Und warte, wie war das mal die Frage? Ja, sozusagen die, die auf der Suche sind, die sind durchaus sexuell aktiv, aber wenn du sie hast, dann quasi nicht mehr. Ja, wenn du auf der Suche bist, bist du auch nicht sexuell aktiv, weil es geht nämlich vor allem darum, eben nicht zu begehren und sein Begehren möglichst auf den Gral zu richten. Und je nachdem, wie bunt du es sozusagen sexuell getrieben hast oder geschlechtlich getrieben hast, vor der Gralssuche, das beeinflusst durchaus auch. Also im Prosa Lancelot ist ja Galahad, der Sohn Lancelots, erfolgreich und er ist mit zwei Gefährten unterwegs, nämlich Parzival und Bohort. Und die beiden sind, also Parzival ist ebenso jungfräulich wie Galahad und der darf auch noch näher an den Gral hinkommen. Bohort dagegen wurde überlistet. Und im Grunde genommen überlistet zum Geschlechtsverkehr und hat einen Sohn gezeugt, ja. Und der ist zwar keusch in seiner Lebensführung, also enthaltsam, aber hat eben seine Jungfräulichkeit verloren. Und die Jungfräulichkeit ist auch eine ganz wichtige Sache, die dann eine Art Erfolgsgarantie ist. Also wer es, wie gesagt, wie Lancelot ehebrecherisch getrieben hat oder so, der kommt gar nicht erst so richtig zum Zug beim Gral. Das heißt also, und danach ist ja meistens Schluss. Gawain und Parzival bilden eine Ausnahme. Also sowohl in der Krone als auch im Parzival von Wolfram von Eschenbach sind die Protagonisten bereits verheiratet, bevor sie sich auf Gralsuche begeben. Aber man muss sagen, in der Schilderung der Gralsuche ist es immer so, als wären sie jungfräulich. Also die Ehefrauen spielen null Rolle. Also die sind zwar irgendwie da, aber nach 10.000 Versen später hat man es schon wieder vergessen, dass es überhaupt gibt. Ja, das heißt, Gawain, dass der mit Amorfina verheiratet ist, vergisst man und der befreit einfach den Gral. Und bei Parzival, dass der mit Converamus verheiratet ist, zwar betont er immer wieder, ich suche den Gral und meine Frau, aber im Grunde genommen rückt der Gral sozusagen an die oberste Stelle des Begehrens. Also er begehrt immer den Gral. Mehr als, dass er eben seine Frau. Und er weiß auch genau, wenn er den Gral nicht findet, kann er auch nicht zu seiner Frau zurück. Also es ist sozusagen wirklich so, der Gral ist das, was man begehrt. Aber das ist ja auch im Grunde aus diesem ganzen Gralsroman, was übrig geblieben ist. Also sozusagen diese Suche, der Gral als Kelch und wenn man heute sozusagen mal sich umschaut und wie gesagt, ich bin ganz dankbar für diese Liste an Links, die du mir geschickt hast, also es gibt ganz viele, die sich jetzt mit den Sakrileg beschäftigen, es gibt diesen wunderbaren Stupidivia-Link mit der Tupperware, aber ein paar von den Links, ich meine, die sind bizarr, also ja. In dieser ganzen Pseudo-Wissenschaftsphäre, die sich dann auch mit Kornkreisen und Pyramiden und da ist das sozusagen in eine der sieben Weltwunder des Ominösen eingegangen. Also warum glaubst du, besteht da so diese große Faszination, dass auch die Pseudowissenschaftler da so ganz interessiert rangehen? Also du hast mir diesen einen YouTube-Link geschickt, da war das quasi direkt neben dem Maya-Kalender. Ja, ja. Also es gibt natürlich also diese esoterische Leseart und die durchaus auch, also, ist eben durchaus auch da. Die wurde auch so ein bisschen geprägt durch so eine jungsche psychoanalytische Lesart, wo es eben darum geht, der Gral, und das ist ja auch das, was der Sagelek dann sagt, der Gral ist eben nicht nur der Kelch, sondern ist halt auch möglicherweise das, wie im Sagelek, der... das Sinnbild des weiblichen Unterrusses, ja, und das Gefäß, richtig, für den Samen oder wie auch immer, und das ist die eine Schiene. Dann vermischt sich natürlich diese Wunderspeisungskraft, diese Tischdeck-Dich-Funktion des Grals, die eben auch schon in den mittelalterlichen Gralsromanen angelegt ist und durch diesen keltischen Ursprungsmythos und so weiter und so weiter. Vermischt sich natürlich auch damit eben, also mit dieser Energieidee, dieser lebensverlängernden Idee, dieser Möglichkeit, dass man eben ewig leben kann. Also man könnte zum Beispiel auch von Harry Potter Stein der Weisen, könnte man auch daneben tun. Also der einem eben lebensverlängernde Kraft gibt. Und es ist ja auch, das ist eben auch schon in den mittelalterlichen Gralsromanen angelegt. Und als du dich mit deiner Dissertation noch beschäftigen musstest, bist du sehr schnell auf eine Fokussierung auf so die Themen, die du jetzt, wo du jetzt gelandet bist, oder musstest du dich sozusagen immer auch da nebenbei mit solchen esoterischen Themen kämpfen? Ja, tatsächlich ist es so, wenn man sich mit dem Gral beschäftigt, und es gibt ja einfach verschiedene Homepages, die eben genau in diese Schiene reingehen, ja, dann bleibt es nicht aus. Also gerade auch die Grundlage vom Sakrileg, was ja selber so spielt mit Verschwörungstheorien und verschiedenen Rätsel und Codes lösen und so weiter, was ja immer so ein bisschen eine Schnitzeljagd funktioniert, ein Geheimnis gelöst, das nächste Geheimnis aufgemacht, am Ende eine Lösung gefunden und so weiter und so weiter. Das funktioniert ja sehr gut, das baut ja Spannung auf. Das ist auch was im Grunde genommen so die breite Masse auch eben möchte. Und das ist eben wichtig. Aber die Grundlage, theoretische Grundlage, ist ja so ein pseudowissenschaftliches Buch. Das heißt, der Heilige Gral und seine Erben, von Historikern geschrieben, die eben daran glauben. Und das ist auch das, warum mich das auch... Ich glaube nicht wirklich, dass der Heilige Gral existiert in Realita. Also es gibt ja in Genua im Museum eine Schale, die soll der Heilige Gral sein. Es gibt eine Ursprung, die eben in nach Frankreich weist. Also beziehungsweise da in der Grenze zwischen Frankreich und Spanien, Pyrenäen. Dann gibt's aber auch Theorien, die eben in Richtung Großbritannien weisen und so weiter und so weiter. Also die befinden sich, also die analysieren in dem Heiligen Gral und seine Erben echte Quellen und suchen im Grunde genommen den Gral in Wirklichkeit und kommen dann auch zum Schluss, dass der Gral eben nur ein Code ist, in dem Fall für Maria Magdalena, die wirklich gelebt haben soll, was sie auch wiederum an verschiedenen Quellen belegen und so weiter und so weiter. Und für mich ist es zwar faszinierend, dass der Gral es auslöst, also dass man im Grunde genommen irgendein Objekt hat oder ein Ding hat, was so, und das, da sind wir wieder beim Begehren, also was so das Begehren befriedigen kann, weil es wie auch immer inneren Begehren einen Namen gibt. Also dass man sagt, es ist ja auch Gossip. Also es ist ja wirklich wie so ein Ding, was so ein Gossip auslöst. Ja, na klar. Und deswegen, also ich war immer da sehr dagegen gefeit, weil der Gral für mich immer, also es ist erstmal, man muss es doch auch mal einfach sehen, es ist erstmal ein literarischer Gegenstand, der eben das erste Mal in einem literarischen Text auftaucht. Der Autor ist ein Erfinder einer fiktionalen Welt, ja. Und da bin ich auch wirklich froh, dass ich nicht dran glauben muss und dass ich sozusagen mit meinen jetzigen Theorien, was Text, was ist Autor und so die ganze Geschichte analysieren kann. Und dass ich sagen muss, in manchen Stellen denke ich mir einfach auch, Wolfram von Eschenbach hat sich einen Ast gelacht, wenn er im Grunde genommen dran geglaubt hat, dass irgendjemand das alles so wortwörtlich nimmt. Ja. Also der Wolfram von Eschenbach ist berühmt für seine Komik, ja. Also auch ein Forschungsfeld der Medievistik. Aber deswegen, also ich war da immer gegen gefeit, aber ich fand es immer faszinierend, wie viel der Gral auslösen kann. Also ich fand aber nicht faszinierend, was er dann im Endeffekt auch auslöst. Letztendlich, ich meine, wie lange hast du jetzt daran gearbeitet? Also ich habe 2005 meinen Abschluss gemacht und bin dann im Grunde genommen in 2005 im Dezember ins Graduiertenkolleg gekommen. Das heißt, ich hatte so 3 Monate vorher angefangen, mich damit zu befassen. Habe dann ein bisschen schleifen lassen, aber im Grunde genommen 7 Jahre beschäftige ich mich mit dem Thema. Also muss im Grunde sagen, von 2005 bis jetzt. Ja. Davon warst du wie lange im Graduiertenkolleg komplett? 3 Jahre. Also von Dezember 2005 bis Dezember 2008. Danach bist du ins Museum für Kommunikation gegangen. Genau. Das heißt, du hast neben der Arbeit noch an der Dissertation weitergearbeitet. Ja, ja. Und ich habe im Grunde genommen 2010, also deswegen sage ich immer, 5 Jahre sind es für mich, weil ich habe im Juli 2010 meine Disputation gemacht. Das ist ja im Grunde genommen die mündliche Prüfung oder die wissenschaftliche Prüfung zur Doktorarbeit und habe dann eben nach den Gutachten, wie das auch oft passiert, eben nochmal überarbeiten müssen und am Ende durch Formatierung und ähnliches hat es halt alles ein bisschen länger gedauert, vor allem wenn du halt nur am Wochenende arbeiten kannst. Das heißt, das, was wir jetzt hier beim Transkriptverlag sehen, ist eigentlich gar nicht das, was du abgegeben hast als Dissertation. Es ist in den größten Teilen das, was ich abgegeben habe als Dissertation, natürlich in einer Buchform. Es steht auch vorne drin, wann die Arbeit sozusagen abgelegt wurde. Und also das ist auch auf meiner Promotionsurkunde, ist das Datum der Prüfung drauf. Das war der Montag nach der, ich glaube, Europameisterschaft 2010. Nee, Weltmeisterschaft 2010. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, doch, man muss ja Weltmeister 2006, 2010. Und ich habe da drum gebetet, dass Deutschland nicht ins Endspiel kommt und sonntags bei mir in meinem Stadtteil Radauen Rabatz und Party ist. Alle meine Freunde haben mir dann vorgeworfen, dass wegen mir die Deutschen, das ist egal. Ja. Aber Fußball übrigens, Pokal und Schal ist genau dasselbe Ding, aber das ist auch ein Kral, aber das nur nebenbei. Und dann hatte ich montags eben meine mündliche Prüfung. Und das ist dann die wissenschaftliche Titel, dann darfst du dich Dr. Des nennen, also designiert, irgendwann mal zukünftiger, irgendwann Doktor. Und dann hat es eben tatsächlich nochmal gedauert, bis man den Verlag gefunden hat, bis man sich mit dem Verlag einig war und bis man die Arbeit formatiert hat und lektoriert hat nochmal und auch die Gutachten, die du bekommst, nachdem du deine Arbeit abgegeben hast. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie das funktioniert. Wie funktioniert's? Für was brauchst du Gutachten? Wer sind deine Gutachter? Also erstmal recherchierst und dann schreibst du. Da können wir dann später nochmal drauf eingehen. Und hast hoffentlich in irgendeiner Form auch immer deinen Verdienst im Monat, dass du dir eben diesen Luxus leisten kannst, wochenlang mal nichts zu machen. Also bei mir war es so, am Anfang hatte ich das Stipendium, von dem konnte ich sehr gut leben, das war 3 Jahre. Bevor du das Stipendium hattest, ich meine, du hast ja gesagt, du musstest das ja erstmal bekommen. Du hattest erstmal wie viele Seiten Texten? Also 15 bis 30 Seiten, je nach. Also es gibt ja nicht nur Graduiertenkollegs, es ist eine sehr schöne Form, weil du da dich halt auch, weil du ein zentrales Thema hast und du befasst dich auch eben nicht nur mit deinem Dissertationsthema. Unser Graduiertenkolleg war auch noch interdisziplinär angelegt, das heißt, ich habe auch viel Soziologie mitbekommen, viel auch Fächerkulturunterschiede, was ist empirisches Arbeiten, was ist geisteswissenschaftliches Arbeiten und so weiter und so weiter. Und aber im Grunde hatte ich im Sommer abgeschlossen und hatte dann 3 Monate zu überbrücken, bis ich dann das Exposé fertig hatte. Das habe ich eingereicht und je nachdem, wo man sich Geldgeber sucht, also weil nicht jeder oder sehr, sehr wenige haben das Glück, dass man den Abschluss macht und dass der Professor, bei dem du die Prüfung hast oder irgendeiner deines Schwerpunktes sagt, bei mir wird eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle frei mit der Möglichkeit zu promovieren. Das, wie gesagt, ist sehr selten. Und ich finde auch die Lage des wissenschaftlichen Nachwuchs ganz, ganz, ganz schwierig in Deutschland. Also ich hatte heute eine ziemlich heiße Diskussion auch mit den Naturwissenschaftlern, bei denen sieht es ja nochmal anders aus. Vielleicht muss man das kurz sagen, du bist wieder an der Uni. Also ich bin jetzt wieder an der Uni, genau. Aber in der Verwaltung, das ist was ganz anderes. Aber da kann ich ja nochmal was zu sagen. Ja. Die Fächerkultur spielt eine Rolle, auch wie der wissenschaftliche Nachwuchs gefördert wird. Und bei uns ist es eben so, in der Germanistik ist gar keine Stelle frei. Ich hatte zwar einen Prüfer, ich habe mich auch bei der Promotions, also es gibt Man meldet sich dann im Dekanat an zur Promotion und schon mit 15 Seiten und war dann erst in Frankfurt angenommen als Doktorandin, ja, weil die mein 15-seitiges Exposé dann im Herbst 2005 gesagt haben, ja super. Dann war aber klar, dass in Frankfurt keine Möglichkeit der Stelle ist und keine Möglichkeit der Finanzierung. Und dann kann man eben bei Stiftungen oder bei Graduiertenschulen und so weiter, je nach Thema, was man über das man promovieren möchte, wobei es auch Leute gibt, die ihr Thema eben auch anpassen an das Thema des jeweiligen Graduiertenkollegs oder ihr Thema ein bisschen modifizieren. Und dann bewirbt man sich eben. Und ich habe mich dann beworben, hatte den Aushang im Herbst gesehen. Dann war in dem Spätherbst, ich glaube im November waren dann diese Auswahlgespräche und ich durfte dann schon im Dezember anfangen. Und ich war dann Kassel zugeordnet, weil es war ja, wie gesagt, ein Graduiertenkolleg von der DFG gefördert in zwei Städten, Kassel und Frankfurt. Und die Mediävistik, Literaturwissenschaft saß halt in Kassel. Und dann dachte ich erst so, oh Gott, ich muss nach Kassel ziehen. War aber dann alles nicht so schlimm. Kassel ist besser als ein Ruf. Kassel ist besser als ein Ruf. Und im Endeffekt war es eine wirklich schöne Zeit. Und was mir sehr viel gebracht hat, war, dass eben im Graduiertenkolleg, anders als bei Stipendien jetzt von der Friedrich-Ebert-Stiftung oder Rosa Luxemburg oder wie auch immer, wo du monatlich eben auch Geld kriegst, war das bei uns halt so, wir mussten uns ständig miteinander auseinandersetzen. Wir hatten auch eben die Chance und die Möglichkeit, eine eigene Tagung zu organisieren, ein Symposium zu einem bestimmten Thema, auch Bücher rauszugeben und ein ständiger Austausch in so einem interdisziplinären Kontext. Und das fand ich für mich und meine Arbeit sehr bereichernd. Es gibt Leute, die können so nicht arbeiten und manchmal war es auch total nervig, wenn man halt wieder irgendwie mit den Soziologen, Politologen einfach aneinander vorbeigeredet hat, wenn man einfach verschiedene Methoden hat. Aber im Grunde genommen, so rückblickend, war es sehr bereichernd. Und dann habe ich in den 3 Jahren möglichst, ich habe viel recherchiert. Aber recherchiert, ich stelle mir das vor, ich habe mein 15-seitiges Exposé, ja. Ich habe jetzt das Glück, in meinem Graduiertenkolleg unterzukommen, da gibt es wahrscheinlich irgendwie regelmäßige Treffen, einmal die Woche, einmal im Monat, irgendwas in der Art. Aber wahrscheinlich sitzt man ja die meiste Zeit nicht im Graduiertenkolleg, sondern doch relativ alleine vor seinem Computer. Wie komme ich jetzt zu meiner Dissertation? Also ich meine, ich muss ja, also lesen wird man wohl müssen. Ich gehe in Bibliotheken und hole mir Literatur. Aber wie kommst du zur Literatur, zu irgendwie, dass es dir hilft? Also kommt alles aus dir? Ist es der Dialog mit deinem Professor? Mit wem? Wo kommt es her? Im Grunde genommen ist ja eine Doktorarbeit auch immer ein gewisses Betreuungsverhältnis. Also es gibt eben den Erst- und Zweitgutachter. Das ist aber auch eine Typenfrage. Also ich habe relativ wenig mit meiner Doktormutter, wie ich so schön immer sage, meiner Doktormutter gesprochen, weil ich nicht der Typ bin. Ich brauche mich nicht ständig austauschen. Und wir haben immer geredet, wenn es sein musste. Und sie hat mir auch Tipps gegeben. Ich habe ihr dann, wenn ich zum Beispiel mein Kapitel fertig hatte, tatsächlich auch nicht mit der Einleitung angefangen, sondern mit einem thematischen Kapitel, wenn ich ein Kapitel fertig hatte, habe ich es ihr gegeben. Sie hat Korrektur gelesen. Wir haben uns drüber unterhalten. Sie hat gesagt, die Fragestellung fehlt noch, ergänzt und so weiter. Und das Schwierigste ist tatsächlich eben dieses Inhaltsverzeichnis hinzukriegen. Also wie, bis du den Dreh raus hast, was ist der rote Faden, an dem ich mich entlanghange, dann ist es Fleiß. Dann recherchierst du eben an diesem roten Faden entlang. Also wenn du weißt, dein Unterkapitel heißt andere Gralsucher, dann guckst du dir an, was ist in den Texten, wo sind die anderen Gralsucher, wie kann ich die auf meine Hauptfragestellung hin analysieren. Aber bis dahin zu kommen, das ist, glaube ich, die Hauptarbeit. Und da gibt's natürlich viel Ausschuss. Also ich habe super viel über den Gral gelesen, auch gerade, wie gesagt, über Tancred Dorst, den ich schon in meiner Germanistikprüfung hatte, dessen Stück Merlin ich großartig finde, das ich so gern auch noch analysiert hätte, ebenso gern wie Ritter der Kokosnuss, ebenso gern wie Indiana Jones, also auch Film und alles. Und wie ich jetzt festgestellt habe, am liebsten ja auch noch, aber das kannst du ja deinem Blog vielleicht machen, ein Artikel über Fußballmannschaften und die Kreisgesellschaft. Fußball und Kral, nachdem du eben gerade über die Schale und die Suche und die Kralsgemeinschaft. Genau, und dann auch noch, und dann wollte ich auch noch in der Kunst, also in bildlichen Darstellungen, also gerade noch diese ganze Präraphaelitenkiste, die ich aus der Magisterarbeit hatte, eben auch noch mit verwursten, weil da gibt es nämlich auch Kralsdarstellungen und das wollte ich alles machen. Und dann habe ich eben angefangen, mich einzulesen und es gibt ja auch einfach Bücher, die oder Forschung, die heißt dann einfach Kralsrezeption, Rezeption des Kral. als bla. Und die beschäftigt sich dann eben viel mit Literatur, aber auch mit Kunst, aber auch mit Theater. Aber auch, und irgendwann habe ich gemerkt, es funktioniert nicht in diesen überbordenden oder Artus-Rezeption kann man auch nehmen, weil wo Artus ist, ist meistens auch der Gral. Also in dieser Masse funktioniert das nicht. Also mir war klar, ich will Parzival machen. Dann habe ich eben auch durch meine Betreuerin den Tipp bekommen, die Krone mit dazu zu nehmen, was sehr bereichernd war. Und hatte erst mich gescheut, oh nein, nicht der Prosa Lancelot. Wie gesagt, 5 Bände, Mittelhochdeutsch. Okay. Du kannst Mittelhochdeutsch lesen? Ich kann Mittelhochdeutsch lesen, wenn ich muss. Es macht mir keinen Spaß und ich kann es auch nicht rezitieren. Also ich hatte. Du kannst auch nicht Mittelhochdeutsch sprechen. Also du kannst mir jetzt nicht irgendwie was auf Mittelhochdeutsch. Also ich kann zitieren, ich kann einigermaßen gut vorlesen. Ich kann, wenn es um wichtige Stellen geht, so eine Art Übersetzungsanalyse machen und sagen, die neuhochdeutsche Übersetzung ist völlig grottig. Ich habe auch irgendwann mal eine Prüfung abgelegt im Mittelhochdeutsch. Aber es ist so ein bisschen wie bei Latein, spricht man ja auch nicht, sondern übersetzt es und interpretiert den lateinischen Text und so ungefähr ist Mittelhochdeutsch. Hilft dir Mittelhochdeutsch und Holländisch zu verstehen? Ja. Okay. Ja, schon ein bisschen. Und man muss sagen, also es gibt durchaus auch, also jetzt ist ja vor paar Tagen Peter Wapneski gestorben, einer der größten Medievisten überhaupt, der es ja sogar bis in die Tagesschau geschafft hat, den ich auch zitiere in meinem Buch und der wirklich ein großartiger Medievist war und der und auch zum Beispiel also andere Professoren, die auch in der Frankfurter Uni tätig waren, konnten zum Beispiel auch fließend Mittelhochdeutsch lesen. Also den konntest du das Nibelungenlied in die Hand drücken und die konnten dann einfach loslegen und haben dir das auf Mittelhochdeutsch vorgelesen. Das hat aber auch einen bestimmten Rhythmus, die Sprache, eine bestimmte Rhythmologie, eine bestimmte Betonung und so weiter und so weiter. Und nein, ich werde jetzt kein Zitat von... möchtest du das? Ich habe gerade schon angefangen zu blättern, ja, dass du was raussuchen kannst. Tatsächlich, also, ich hatte ein sehr schönes Zitat gefunden. Ja, das mit Brüstelin oder was? Nein, dass irgendeine Suche also, nie enden werden soll. Ja... kann man ja dann am Ende noch mal, vorlesen. Nein, aber also tatsächlich ist das Mittelhochdeutsch. Meine Mittelhochdeutsch-Kenntnisse sind eben ähnlich meiner Lateinkenntnisse. In einer Übersetzungsleistung und in einer möglichen Ab- und zu Kurzzitat-Fähigkeit. Dann schwenken wir doch ganz schnell rüber zu einem erfolgreichen Thema. Du hast es ja geschafft, deine Dissertation abzuschließen. Also du hast ja nicht nur ein Stipendium bekommen, du hast sozusagen die Zeit durchgehalten, du hast sogar neben deinem Job an dem ganzen Ding weitergearbeitet, sondern du bist ja bis zum Ende gekommen. Disputation, was ist das? Was ist das? Es ist ja anscheinend kein Streit. Disput. Doch, also es ist tatsächlich eine Verteidigung und wir haben das auch im Graduiertenkolleg bei anderen Kollegiatinnen geübt und ich dachte auch zwischendurch so, um Gottes Willen, was fragen die denn für böse Sachen? Aber du wirst in deiner Disputation oder Rigorosum heißt es ja bei anderen Leuten und so, wenn sie dich als Wissenschaftler akzeptieren und anerkennen, wirst du auch Sachen gefragt, die einer wirklichen, also was das ursprüngliche Wort ist, ja eine Diskussion und auch eine Verteidigung deiner Arbeit. Also die du verteidigst dich als Wissenschaftler und dein wissenschaftliches Sujet, das heißt deine Arbeit. Es fängt an, dass man im Grunde genommen wirklich halbe Stunde, so war es eben, ich habe ja dann in Kassel meine Disputation gehabt, weil ich Kassel zugeordnet war, der Uni Kassel, und halbe Stunde einen Vortrag hältst, der nochmal deine Themen zusammenfasst. Oder bestimmte Sachen fokussiert. Also ich habe natürlich auf die Theorie fokussiert und auf meine Einleitung hauptsächlich. Ich habe jetzt die nicht, also ich hätte die auch mit lustigen, habe sie ein bisschen mit lustigen Anekdoten gespickt, aber habe im Grunde genommen meine Theorie an den Kapiteln, den Großkapiteln, das hatten wir ja schon, Gralssucher werden, Gralssuche, andere Gralssucher und Gralsgesellschaft, entlang also dargelegt mit verschiedenen kurzen Einblicken in die jeweiligen Kapitel auch inhaltlich, dann hinterher ein Fazit und dann ist sozusagen der Ring eröffnet, dann gibt es Fragen. Die erste Frage stellt normalerweise immer dein Erstgutachter oder dein Erstbetreuer, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, dann kommt dein Zweitbetreuer. In der Prüfung, die ich hatte, waren es eben mehrere Germanisten aus Kassel Und aber auch, musstest auch jemand Fachfremden fragen. Und ich hatte auch dann die Historikerin gefragt, die bei unserem Graduiertenkolleg war, die an der Uni Kassel war, dass, ob sie nicht auch eben in dieser Kommission mit drin sein möchte. Also man hat da bestimmte Regeln, die sind halt in der Promotionsordnung festgeschrieben, wer muss in dieser Kommission dabei sein. Und ist es öffentlich? Also jeder, der irgendwie der weiß, Zeit und Lust hat, der weiß, dass es ist, kann vorbeikommen. Ja. Kann das Publikum auch Fragen stellen, die da im Raum sind? Eigentlich also, stellt, können die sich melden? Ja. Sagen, ich hätte auch können, noch hier. Genau, können am Ende. Also das kommt von Prüfung zu Prüfung, ist unterschiedlich. Also meine Erstgutachterin hat dann irgendwann, nachdem die mich so im Grunde genommen eine halbe Stunde, also wirklich übel, wie ich fand, auch teilweise durch die Mangel gedreht haben, aber eben mir hielt halt dann dieser Gedanke aufrecht, die Respekt, also in dem Sinne, ich habe nichts zu verlieren. In meinem Fall hatte ich tatsächlich was zu verlieren, weil ich stand tatsächlich zwischen zwei Noten. Insofern war das eine wichtige Prüfung. Aber ich habe dahingehend nichts zu verlieren, dass ich diejenige bin, die ich Expertin bin in der Arbeit. Und das ist auch das, was einem so die Angst nehmen kann. Ich bin im Grunde genommen inhaltlich viel besser drin als die. Und eigentlich auch theoretisch. Und man glaubt es am Anfang gar nicht. Aber wenn dieses Gespräch sich entwickelt und auch diese Verteidigung und du in diese Verteidigungsposition drin bist und da dein Baby, an dem du jahrelang gearbeitet hast, irgendwie verteidigen musst, dann funktioniert das auch. Also dann kannst du das auch. Dann fallen dir auch Sachen wieder ein, die du eigentlich gar nicht wusstest bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie dir wieder einfallen. Und dann sagte meine Erstbetreuerin eben, nachdem das vorbei war, halbe Stunde ungefähr, ob denn jemand aus dem Publikum Fragen stellen möchte. Dann hatte keiner Fragen gestellt. Also das ist halt, also bei mir waren halt viele Leute, die ich kannte da und nicht so viele Fachfremde, nicht Fachfremde oder fremde Menschen. Obwohl die öffentlich ist, war das jetzt nicht für alle so unglaublich interessant, dass da jetzt irgendwie 50 Leute waren. Also es waren insgesamt vielleicht 12 oder so. Und meine Mutter war übrigens auch da, die wollte aber nicht mit reingehen. Also meine Familie hat höflicherweise, ist draußen geblieben. Und dann, es hatte 36 Grad an dem Tag und ich habe geschwitzt ohne Ende. Sie haben mir zwar so einen kleinen Ventilator aufgestellt, aber man geht ja aus Respekt vor der Kommission mit geschlossenen Schuhen und Anzug und oder Röckchen und Stiefeln oder je nachdem, was man gerne trägt, ja. Aber zumindest in einem respektvollen Outfit zu der Prüfung. Also so war also meine Einstellung, um da halt auch der ganzen Sache einen gewissen Respekt zu zollen. Und deswegen war mir furchtbar heiß. Und ich bin als erstes raus und sag nur zu einer ehemaligen Kommilitonin, die halt quasi da Gast war, sag ich, ich muss jetzt erstmal zur Toilette. Also wenn die mich reinrufen, sag mir einfach Bescheid. Ja. Und es kam mir Stunden vor, die sich beraten haben, aber im Grunde genommen waren es wahrscheinlich nur 10 Minuten oder 5 Minuten. Und dann wurde ich wieder reingebeten, kriegst du deine Promotionsbestätigung, weil du kriegst ja noch keine Urkunde. Die Urkunde kriegst du erst, wenn du das Buch hast. Und dann habe ich Shake Hands, Sekt und dann war alles unwirklich im Grunde genommen. Ja. Also dann war klar, bestanden auf jeden Fall, relativ zufriedenstellend auch die Note und alles gut. Und ja, und im Grunde genommen habe ich da gefeiert, dann habe ich nochmal gefeiert, als ich das Buch abgegeben hatte, und dann habe ich nochmal gefeiert, als ich das Buch bekommen habe. Aber mit dieser, das ist nicht die Urkunde, sondern Bestätigung, hast ja du schon mal dein DES bekommen? Dr. DES, genau. Also mit dieser Bestätigung hatte ich mich dann, nachdem eben der Job im Museum am Auslaufen war, auch beworben. Also mit dieser, das ist so eine Art, also es ist wie eine Arbeitsbestätigung oder so. Also es weist darauf hin, dass irgendwann mal eine Urkunde kommt, also ein richtiges Zeugnis kommt, aber es ist halt eben nur eine Bestätigung. Und da steht drauf, an dem und dem Tag abgelegt, was wurde in der Arbeit für eine Note gegeben, was wurde im Mündlichen für eine Note gegeben, was gibt's für eine Endnote. Und die Endnote steht dann auch auf der Urkunde. Und was muss man jetzt machen, um sozusagen diesen Interimstitel des DES zu verlieren? Und dort vielleicht ein also, Phil hin. Ja, genau. Also Dr. Phil, dann aus Dr. DES wird Dr. Phil, ist im Grunde genommen dann die Veröffentlichung, und da gibt's ja heutzutage verschiedenste Möglichkeiten. Also ich habe die Veröffentlichungsform des Buchs gewählt. Inzwischen sind natürlich alle Promotionsordnungen so weit, dass sie natürlich auch Internetveröffentlichungen akzeptieren. Und ganz frühe Formen der Promotion war auch so, wenn es selber im Eigenverlag, also quasi ausgedruckt und so und so viele Exemplare an die Bibliothek und dahin und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hast, konntest du dich auch, als war das auch eine Art von Veröffentlichung. Ich wollte deswegen ein Buch, weil ich bin sonst eigentlich relativ medienaffin und hätte schon allein aus demokratischen Gründen oder aus Zugangsgründen am liebsten gesagt, ich veröffentliche im Internet. Und dann war da immer mein innerer Teufelchen, was sagte, komm schon, so ein Buch, ja. So ein Buch, was man ins Regal stellt, wo man eine Widmung reinschreibt. Jemand, der selber, also wie ich, sehr bibliophil ist und buchaffin. Ich wollte dann auch tatsächlich ein Buch haben. Bin aber, wie gesagt, auch für verschiedenste, auch andere Fächer haben auch eine andere Kultur und da ist möglicherweise eine Internetpublikation genauso viel wert. Also das ist durchaus klar, aber bei uns als Germanist ist ein Buch halt schon auch irgendwie wichtig und in dem Moment, in dem du im Grunde genommen das Gut zum Druck bekommst, also deinen Erstgutachter und dein Zweitgutachter schreiben Gutachten zu deiner Arbeit, die erhältst du vor deiner Disputation. Die geben dir schon eine bestimmte Note und in einem mehrseitigen Gutachten analysieren sie deine Arbeit, loben oder zeigen Fehler auf, kritisieren und bei manchen Gutachten steht halt drin, bis zur Drucklegung muss das und das und das verändert werden, besser gemacht werden, überarbeitet und so weiter. Und dann kommt die Disputation und wenn du nach der Disputation eben in der Version deiner Arbeit diese ganzen Sachen, die bis zur Drucklegung verändert werden müssen, verändert hast und dein Erstgutachter sagt, yes, alles in Ordnung, wie wir es in den Gutachten, ich und mein Kollege in den Gutachten geschrieben haben, okay, du hast es gut zum Druck, das heißt die Druckfreigabe, dann darfst du im Grunde genommen mit der Druckfreigabe und dem Vertrag mit dem Verlag, das hatte ich damals mitgeschickt, ich weiß gar nicht, ob man das braucht, zusammen mit der Druckfreigabe, habe ich an die Promotionskommission geschickt und die haben dann gesagt, okay, in dem Moment darfst du dann den Titel tragen. Und du heißt jetzt oder darfst dich jetzt ganz genau wie nennen? Ich bin Dr. Phil als Geisteswissenschaftlerin, aber ich das Phil lasse ich immer weg, weil eigentlich sehe ich mich selber als Medizinerin. Nein, Quatsch. weißen Kittel. Nein, ich finde das, also dieses Beschreibende, worin hast du denn deinen Doktor gemacht, das ist jetzt, wo ich wieder an der Uni bin, ist das jetzt ganz wichtig, in welchem Bereich man sein, also RERNAT oder JUR oder wo, Jura oder worin du deinen Doktor gemacht hast, bist du Geisteswissenschaftler, bist du Jurist, also gibt es bestimmte Fächertraditionen, die deine Umfeld mit dir verbindet, deswegen legen die sehr viel Wert drauf, dass man auch reinschreibt, in welchem Fach. Großfach. Das ist jetzt bei dir auch wichtig, weil du ja nicht sozusagen in einem wissenschaftlichen Institut arbeitest, sondern im Präsidium. Nee, aber gerade deswegen nicht. Aber wenn du sozusagen in einem wissenschaftlichen Feld bist, möchten die immer, oder auch an der Uni, auch wenn du in der Verwaltung arbeitest, fragen sie trotzdem, worin haben sie denn promoviert? Weil für die denken in Fächern, die denken in groß, also oder bist du Naturwissenschaftler, bist du Geisteswissenschaftler, weil an der Uni, es gibt natürlich auch gewisse Klischees, die mit verschiedenen Fächern einfach verbunden sind. Und wie ist das Ranking? Das Ranking, also ich glaube, als Geisteswissenschaftler bist du der Loser. Nein, Quatsch. Nein, also der Geisteswissenschaftler an sich, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch ein Klischee, ist ja eher so, ist der gebildete, vergeistigte Mensch. Wenn du deinen Doktor in Chemie oder Biochemie hast, dann, wie habe ich das heute gehört von Studierenden aus dem Chemiebereich, gehören ja auch zum besser verdienen. Irgendwann werden sie wahrscheinlich mal besser verdienen und das stimmt auch tatsächlich. Also man kann ja sozusagen auch wieder populär erklären, Big Bang Theory gibt es ja auch die eine Folge, wo sozusagen die Gruppe, genau, ja. Und dann gibt es ja auch den großen Schimpf auf die Humanities, die ja quasi nichts können. Ja, aber oder halt auch alles, ja, das ist ja die Frage. Interessant finde ich es nur, dass als wir noch im Museum gearbeitet haben, ist es ja eigentlich wurscht, worin du deinen Doktor hast. Also Geistes- und Sozialwissenschaften. Ja, genau, aber ich meine, der Doktor steht halt dran und der wird eben in dem Fall als eine Karriere durchaus auch, also sozusagen ein bestimmter Meilenstein in deiner Karriere gesehen. Aber ich wüsste jetzt nicht, worin all die ihre Doktortitel bei uns im Museum hatten oder in anderen Museen, worüber die promoviert haben vor Jahrzehnten oder so. Das ist uninteressant, glaube ich. Aber an der Uni ist es natürlich viel wichtiger. Vielleicht noch, um das komplett zu machen, was genau machst du dann jetzt da? Ich organisiere, ich bin Festmanagerin, Dr. Festmanagerin. Nein, ich organisiere die Veranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum der Goethe-Universität in Frankfurt. Ist wann? Das ist 2014. Also du bist ja auf jeden Fall jetzt noch so irgendwie anderthalb Jahre, zwei Jahre aktiv und wirst ein großartiges Jubiläum organisieren. Ja, ich habe mir ja noch so einen kleinen... Darf ich noch eine Sache sagen? Also für, wenn wir das Thema Dissertation haben, wir treffen uns auch immer regelmäßig mit meinen ehemaligen Kollegiatinnen aus dem Graduiertenkolleg, wo jetzt die meisten tatsächlich, also wir haben eine sehr hohe Erfolgsquote, die meisten haben tatsächlich abgeschlossen und auch sehr gut abgeschlossen ihre Doktorarbeiten und teilweise auch schon prämierte Doktorarbeiten mit Preisgeldern in Höhe von 30.000 Euro und so, also richtig große Nummer. Und immer wenn wir uns treffen, spielt eigentlich nicht so sehr die große Rolle. Ich wollte das nur sagen, dass ich ziemlich auch stolz bin auf dieses Graduiertenkolleg und auf die Leute, die man auch durchaus eben schon dann drei Jahre lang kannte und sehr intensiv, obwohl man eigentlich nur Kollegin ist, dann doch sehr intensiv auch sich auseinandersetzt, weil man, und das ist auch der Punkt, den ich machen wollte, weil es deine einsamste Stunde ist. Also du hast ja gesagt, man sitzt vor seinem Rechner ganz alleine. Und man sitzt vor seinem Rechner ganz alleine und man muss sich überhaupt erstmal aufraffen, um dahin zu kommen zu seinem Rechner, zum Beispiel am Wochenende, wenn man normalerweise tagsüber arbeitet oder abends. Und es ist die allereinsamste Zeit, die ich persönlich erlebt habe. Als das Graduiertenkolleg aufgehört hat und ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich da wirklich auch so eine Lebenskrise in Anführungszeichen bekommen. Also als ich die Arbeit dann abgegeben hatte, auch wieder. Also es ist sozusagen dein Segen und dein Fluch. Es ist dein Liebstes und dein Schlimmstes. Und also ich kann nur allen raten, sich eben ein Thema zu suchen, mit dem man sich eben ja jahrelang beschäftigen mag. Also deswegen muss man hinter diesem Thema stehen und auch hinter der Theorie, die man macht. Gut, natürlich gibt's auch Leute, die machen dann eine Kehrtwendung oder finden was ganz Besonderes raus und machen es ganz anders. Das gibt's auch. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Thema muss passen. Du musst was machen, was du mit Leidenschaft machst, weil du brauchst die Leidenschaft. Weil nach 5 Jahren das 50. Mal Sakrileg lesen und immer noch mal was machen und so. Dazu muss man sich erstmal bringen. Und das hätte ich nicht können, wenn ich nicht das Graalsthema so spannend gefunden hätte. Das ist das eine. Und das andere ist halt einfach diese, du bist nur mit dir selber, diese Auseinandersetzung mit Leuten, auch mit deinen Gutachtern, die funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, aber den Rest musst du ganz alleine machen. Und ich glaube, das ist, also wenn ich heute nochmal entscheiden könnte, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich finde es super geil, wenn ich das Buch sehe und wenn ich meinen Titel irgendwo lese, fühle mich aber irgendwie immer noch so, als wäre ich nur einfach Annabel Hornung und nicht Dr. Annabel Hornung. Also dieses, warum habe ich überhaupt diesen Titel gekriegt? Und also als wären die 5 Jahre ganz weit, ganz weg. So, ich bin doch nur das Mädchen von nebenan. Ich will doch gar kein, also so. Es hat nicht Klingzauberei, du bist jetzt ein anderer. Nee, ich bin nicht ein anderer und ich habe auch tatsächlich, also vielleicht habe ich nicht eine Gralsuche hinter mir, aber ich habe so ein bisschen wie, es klingt jetzt super pathetisch, aber also so leiden gelernt, also auf so eine akademische Art und Weise, dass du halt einfach so mit so einer Einsamkeit dich auseinandersetzen musst. Und dass das Ding auch, das hat eine meiner Korrekturleserinnen gesagt, ich finde, das ist bis heute, war das Ding auch in manchen Momenten einfach zu groß ist für einen Kopf zum Denken. Und du denkst es so nacheinander in so Sequenzen bis du schaffst, dann diese Sequenzen aneinander zu reihen. Das ist auch das, was ich meinte mit dem roten Faden und dem Inhaltsverzeichnis. Am Anfang ist es halt so ein Berg, dass es nicht auf einmal in deinen Kopf reinpasst. Und wenn du dann die Sequenzen nacheinander analysierst, und dafür braucht man auch Zeit. Also es ist, ich kenne Leute, die haben es in 3 Jahren geschafft, aber das ist wirklich Rekord und das sind super disziplinierte Leute. Das sind Leute, die nicht auch mal feiern wollen und auch mal sagen, ich muss jetzt mal abschalten, ich muss mal was anderes sehen. Ich bewundere diese Leute, ich bin der Typ nicht zu. Also wie gesagt, es gibt Leute, die schaffen es in 3 Jahren, ziehen es voll durch. Aber ich würde sagen, man braucht einfach auch Zeit, um dieses große Ding eben so einzudampfen, dass man es in einem Kopf denken kann und dass man es dann irgendwann aufschreiben kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also für alle, die irgendwann mal promovieren wollen, man darf sich es halt auch nicht so einfach vorstellen. Das ist auch oft so. Also es gibt so Leute, die sagen, ach, ich schreibe halt mal 200 Seiten. Als ich meine Magisterarbeit abgegeben habe mit 111, habe ich auch gedacht, ach, nochmal 100 mehr, dann ist doch das Ding durch. Ja? Das ist es aber nicht. Das ist tatsächlich, also insofern Doktorarbeit, es ist total geil, aber es ist auch natürlich ganz, ganz arg anstrengend. Also sozusagen nach diesen... Das ist, war jetzt so ein pathetischer Sermon am Ende. Ne? Ja, eigentlich ein schönes Schlusswort mit Pathos, aber um sozusagen mein Schwenk zu meinen Exkurs zu machen, glaube ich, würde ich dich doch nochmal bitten, einen Abschluss, also einen kleinen, so einen pathosvollen, kleinen mittelhochdeutschen Part. Achso, ich dachte, ich lese jetzt am Ende nochmal was. Ja, gern. Bezüglich unseres... du hast ja, wir hatten ja zuvor noch eine Frage diskutiert, genau, auch über einen Artikel. Und ich finde eigentlich, also da bin ich auch tatsächlich ein bisschen stolz drauf auf mein Fazit, was manche Leute meinten wären, dass es zu kurz wäre. Weil da kann man nämlich tatsächlich auch noch eine eigene Arbeit drüber schreiben. Da geht's dann, nachdem eben die Geschlechterverhältnisse und Begehrenstrukturen analysiert wurden in den Gralsroman, geht's dann um den Gral selber. Also was ist sozusagen der Gral an sich und wie wird da Begehren und Geschlecht verhandelt und warum? Und dann fängt es eben an. Da wird der Gral eben als queeres Ding bezeichnet. Da geht es darum, dass Wolfram von Eschenbach in seinem Parzival sagt, es war ein Ding, das hieß der Gral. Das war jetzt so ein halbes mittelhochdeutsches Zitat, aber es kommt noch eins. Ich habe dann eben die Ding-Theorie so ein bisschen mit reingebracht. Und es geht eben darum, wenn der Gral mal ein Ding ist und mal ein Token, also mal ein Geheimnis und mal der Kelch des Abendmahls und mal die Tupperware, dann ist es einfach am besten, man bezeichnet den Gral erstmal als Ding. Und dieses Ding kriegt aber eben verschiedene Adjektive. Also einmal als queeres Ding, dann als epistemisches Ding, erst als Lacan'sches Ding, weil im Grunde genommen ich auch viel mit der psychoanalytisches Ding, mit der Lacan'schen Theorie des Begehrens auch viel mich auseinandergesetzt hat. Dann der Gral als epistemisches Ding. Das ist im Grunde genommen das, was Hans-Jörg Reinberger, der hat eben im Grunde genommen ein Buch zur Wissenschaftsgeschichte geschrieben, hätte auch übrigens bald einen Vortrag in Frankfurt, bin ich ganz aufgeregt, da gehe ich hin, wo es darum geht, was ist das epistemische Ding? Das epistemische Ding ist eben im Grunde genommen ein Bündel von Inskriptionen, also man weiß es nicht genau und je näher, es ist vage und es ist verschwommen, es ist so ein bisschen wie der Gral und je näher man kommt, umso mehr verschiebt sich das wieder in die Ferne. Also das ist genau das, man darf den Gral im Grunde genommen nicht finden. Und am Ende der Gral als das poetologische Ding, wo ich nochmal mit Roland Barthes und seinem Plaisir du Text, wo es um Lust und Wollust und Begehren, also am Ende kommen wir doch wieder beim Begehren raus mit dem Gral. Und deswegen, das Fazit finde ich besonders schön gelöst, weil der Gral ist eben für mich, und das wird er, glaube ich, auch immer bleiben, es hat einfach irgendwie ein Ding, das jeder selber befüllen kann. Und jetzt suche ich gerade ein hübsches Zitat. Ach, wir haben über so viel noch nicht gesprochen, sehe ich gerade. Ja, vielleicht ziehe ich sozusagen meinen Exkurs schon vor, weil das passt gerade doch so gut. Ja, ich werde mal blättern, ob ich was Schönes finde. Und zwar, was ich dir ja vorher gezeigt hatte, war ein Artikel aus Spiegel Online, der im Dezember in den Kolumnen erschienen ist, und zwar von Sascha Lobo, der ja auch wunderbarerweise sich dem Begriff des Grals gewidmet hat am 11. Dezember. Und der sozusagen so einen kleinen einen Kommentar mal, eine Kolumne macht zum Netzgral. Das heißt, quasi er sucht da das digitale Ding. Und der kommt ja auch in dem Artikel auf den Schluss, dass solche Grale erscheinen und die werden diskutiert und man hat die Hoffnung, wenn man den erstmal hat, dann löst sich sozusagen jegliches Problem. Also das Leistungsschutzrecht wird als ein Gral von ihm erkannt oder andere Dinge. Und wenn man darüber redet, dann ist man sozusagen wie auf der Gralssuche. Aber seine Erkenntnis ist ja auch eigentlich, dass man die gar nicht, also dass die auch diese digitalen Grale gar nicht dazu gedacht sind, dass man sie auch tatsächlich lösen kann. Ich habe dir den ja kurz zu lesen gegeben und war dann jetzt, hatte aber auch noch nicht mit dir drüber geredet, was du jetzt darüber hältst, über die Kolumne. Und da war jetzt eine Frage so, mit all dem Wissen, welches du über den Gral angesammelt hast, wie, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen unfair. Ich meine, du beschäftigst dich 5 Jahre mit dem Gral und dann haben wir da so eine, nicht, ne? Dann haben wir so eine kleine Kolumne von Sascha Lobo, die wirklich ganz witzig geschrieben ist, aber natürlich nicht so einen Überbau hat. Aber wie ist quasi sozusagen deine Lesart oder deine Meinung dazu? Mhm. Also im Grunde genommen sagt er ja auch, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Gral, also der Netzgral, eine irgendwie ausgelobte Antwort ist, die irgendwo ist. Also im Grunde genommen kommt er ja auch mit diesem Erlösungsgedanken, den wir ja auch schon hatten, auch gerade in der christlichen Setzung des Grals, also dass man den Gral findet. Dadurch gibt es die Erlösung der Gralsgesellschaft, des Gralskönigs, der verwundet ist, der wird geheilt und so weiter und so weiter. Dass man eben so eine Erlösung sucht, und aber so wie ich verstanden habe, ist es sozusagen in seinem Sinne eine Vereinfachung. Also eine schwierige Situation oder eine schwierige Fragestellung wird vereinfacht, indem man diesen Gral ausruft als Ziel, und um das sozusagen eben entsprechend zu vereinfachen. Also und das finde ich zum Beispiel, also so solche Weltvereinfachungen, also er sagt hier, solche Weltvereinfachungen sind natürlich keine internet-exklusives Verhalten und so weiter und so weiter. Also es geht eben auch so um viele, der Netzgral ist nicht anders als der Wunsch, die Welt möge einfacher, begreifbarer, beherrschbarer sein. Also und ich glaube, das ist tatsächlich falsch. Also in meinem Empfinden. Also so würde ich den Netzgral eben nicht sehen. Also dass man sagt, also auf den ersten Blick ist es tatsächlich auch so, ja, findest du den Gral, findest du dein Glück. Aber das ist nicht aus einer schwierigen Situation herausgeboren, sondern das ist tatsächlich so, dass es eigentlich eine einfache Sache ist. Also findest du den Gral, findest du dein Glück, ist eigentlich erstmal eine schlichte Sache. Da ist keine Schwierigkeit, erstmal kein Konflikt da. Der eröffnet sich dann eben erst auf der Suche, wie ich finde. Also erst im Annähern eben. Also es ist jetzt nicht erst kompliziert und dann wird eine einfache Fragestellung draus. Dadurch kann man sich besser annähern, sondern es ist erstmal einfach. Dann nähert man sich an, dann sieht man, wie kompliziert es ist und dann verschwindet der Gral immer mehr in die Versenkung oder verschiebt sich oder wo kann ich genau definiert werden. Und bei ihm sind ja die Netzkrale tatsächlich für bestimmte Sachen einen anderen Ausdruck finden. Also wenn du das und das im Netz findest oder erreichst, hast du auch die und die Frage gelöst. Ja, deswegen, ich finde, es ist schon ein bisschen unterschiedlich. Die Analogie greift nicht. Nee, also wenn man sich mit dem Gral wirklich beschäftigt, greift die nicht. Und sie greift natürlich dahingehend, also das hat er schon erkannt, dass es eben dieses augenscheinlich, wenn du ihn dann gefunden hast, wird alles besser oder dieses in der Annäherung, man glaubt sich annähern zu können und kann es doch nicht, weil sich immer wieder weg verschiebt. Und also vielleicht ist das ja sozusagen eigentlich das, worauf er hin will, dass sozusagen dieses, es gibt sozusagen diese Idee von einer Lösung und darum das Gralsbild, es gibt die Idee eines Grals als Ding, als wirklich als Objekt. Und dann sozusagen deine letzte Theorie, die nach Roland Barthes geht, die Wollust, je näher du kommst, umso mehr entzieht sie sich. Nee, Rheinberger, genau. Also bei Rheinberger ist es so, das mit dem epistemischen Ding, genau. Also das ist so Ding-Theorie, dass du eben, je näher du kommst erst siehst, okay, es ist vage und es ist verschwommen und irgendwie, dann definierst du die Frage und dann kommst du hin. Also das ist schon so, wie er den Gral sieht, aber aus Erfahrung in den mittelhochdeutschen Texten oder in den literaturwissenschaftlichen Texten oder in der restlichen Rezeption, weil das epistemische Ding ist ja nicht auf den Gral gemünzt ursprünglich, sondern auf Wissenschaftsgeschichte und auf Dinge aus den Naturwissenschaften. Ich habe das eben so ein bisschen umgedeutet, habe aber wie gesagt mit dem Herrn Rheinberger, ich hoffe dann in 2-3 Wochen, wenn der nach Frankfurt zu einem Vortrag kommt, auch mal, dass ich mal die Frage stellen kann, sozusagen, wie das ist, wenn man das epistemische Ding auf den Gral überträgt, in der Diskussion im Anschluss an seinen Vortrag, aber Ich habe es noch nicht mit ihm diskutiert, aber ich denke, dass sozusagen das eine Eigenschaft ist, die dem Gral inhärent ist, genauso wie, dass man eben dieses Begehren nach ihm verfolgt. Das sagt er ja im Grunde genommen auch. Also man begehrt eine Antwort und will dann eben die in diesem ausgerufenen Netz Gral diese finden oder auf dem Weg dahin. Deswegen ist genauso inhärent dem Gral, dass man ihn sucht, eben, dass man ihn eben auch nicht finden kann. Oder sollte. Aber wäre dann sozusagen daraus zu ziehen, also wenn man das jetzt wirklich nochmal um solche aufbauschenden Debatten, um irgendwelche Dinge, ja, die es ja immer wieder im Netz gibt, ja, dass quasi sozusagen die Debatte ist die Suche, die dass, ja, wenn beim Gral auch die Suche das Wichtige ist, nicht das Finden, dann ist quasi sozusagen vielleicht auch gar nicht das Ergebnis der Debatten das Wichtige, sondern dass es die Debatten gibt? Weil es vielleicht auf die keine einfache Antwort gibt. Ja, genau. Und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass sozusagen der, also wenn es keine Suche gibt, gibt es auch den Gral nicht. Aber wenn es keinen Gral gibt, gibt es auch die Suche nicht. Also das ist ja so ein bisschen wie Huhn und Ei. Was ist sozusagen zuerst da oder so? Insofern ist es einfach, ich glaube halt, dass das Wort Gral sehr inflationär benutzt wird. Also weil auch, wenn ich sage, es gibt den epistemischen Gral und es gibt den queeren Gral und es gibt, also ich sage ja nicht, es stimmt gar nicht, ich sage ja nicht, es gibt den queeren Gral, es gibt den irgendwie definierten Gral mit einem Adjektiv ausgestattet, sondern das Ding ist dasjenige, was eben ist, das bedeutet die verschiedenen Facetten des Grals. Und der Gral ist nämlich alles. Also ich finde halt, es gibt keinen Gral, der ein Pokal ist. Es gibt einen Gral, der ein Pokal ist. Es gibt einen Gral, der Abendmahlskelch ist. Es gibt einen Gral, der ein Füllhorn ist. Es gibt einen Gral, der im Netz ist. Aber es gibt sozusagen nicht den Netzgral. Also das ist sozusagen immer ein bestimmtes Ding. Deswegen finde ich das Wort Ding auch gut. Man könnte auch Objekt sagen, aber ich finde halt diese Ding-Theorie, die dahinter steckt, passt eben ganz gut zum Gral. Dass man eben, den Gral ist ein Sammelbegriff, deswegen wird er auch so inflationär benutzt, ja. Wenn der sozusagen wie bei mir aus literaturwissenschaftlicher oder medievistischer Perspektive benutzt wird, kann ich im Grunde genommen das Wort Netzgral nicht verwenden, weil ich das finde, das ist eine inflationäre Benutzung. Ich kann sagen, der Gral ist auch zugleich ein Ding im Netz oder so, ja, das kann ich sagen. Aber ich kann sozusagen, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass alles Gral ist, ja. Alles ist Gral, ja, das finde ich schwierig. Ja, deswegen finde ich halt Netzgral, ja, das ist halt ein Begriff für eine Debatte oder für eine Ritual oder für eine bestimmte Projektionsfläche. Also ich denke, ganz stark eine Projektionsfläche. Und also der Gral ist zugleich was, also ist ja zugleich viel und nichts, also ist eine Leerstelle, weil ich ja auch meinte, der Gral ist für jeden im Grunde genommen auch was anderes, es ist eine Leerstelle und es ist zugleich alles. Also okay. Aber ich meine, so sehr du dich dagegen wehrst, ist es doch, je mehr Leute kommen und aus dem Gral irgendwas machen, selbst wenn es nicht im ursprünglichen Sinne ist, ist das ja unter Umständen ein Forschungsthema für morgen. Ja, aber also es ist natürlich auch ein gewisses Zeichen und das ist natürlich auch von wissenschaftlichem Interesse, dass eben so viele Leute den Gral für bestimmte Sachen in Anspruch nehmen, ihn sozusagen, das habe ich auch, weiß gar nicht, ob hier oder in irgendeinem anderen, in irgendeiner anderen Publikation, da geht es um Kulturobjekte, wo es, also die Mona Lisa wird ja auch sehr oft von Dan Brown im Sakrileg auch benutzt, um sowohl die Homosexualität von Da Vinci zu beweisen, als auch die Androgynität der Welt, als auch die Harmonie der Geschlechter. Also die Mona Lisa kann ganz viel. Mona Lisa als eins der Gemälde, was, glaube ich, am häufigsten abgedruckt wurde, auch auf Schirmen und Papptellern und was weiß ich wie. Und bei der Mona Lisa ist eben genau dasselbe. Also sie schleppt immer ihre ganze Rezeptionsgeschichte mit. Und auch ihre Entstehung durch den Künstler, der sie irgendwann mal gemalt hat. Und so ist es beim Gral eben auch. der schleppt immer, deswegen ist er alles und nichts, also der schleppt halt auch deswegen alles und Leerstelle. Er schleppt aber auch immer diese ganze Rezeptionsgeschichte, die er schon durchlaufen hat. Kelch des Abendmahls und ey, bei Indiana Jones das und jetzt der Netzkral. Das schleppt er immer mit. Und das ist halt eben dieses Schillernde, an das man sich annähern will und zugleich das, was ihn dann nicht greifbar macht. Und das ist, glaube ich, dann hast du recht, wenn man sagt, das muss man halt auch konstatieren, dass wenn viele Leute verschiedenste Dinge als Gral bezeichnen, unter anderem auch den Netzgral, dass das dann durchaus auch ein Forschungsprojekt für morgen ist. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja demnächst in deinem Blog, ich meine, du schreibst, hast einen Blog Digitaler Gap, vielleicht finden wir demnächst irgendwelche schönen Blogartikel über Fußballmannschaften und den Hobbit oder den Netzgral, ja, oder andere Themen. Dort kann man dich auf jeden Fall finden. Das ist Digitaler Gap WordPress oder so. WordPress, ja. Genau. Das war auf jeden Fall heute Abend Annabel Hornung, Mediavistin, Genderforscherin. Und jetzt ganz aktiv bei der Goethe-Universität Frankfurt. Es war eine Freude. Wir sind bestimmt sehr viel länger als die halbe Stunde. Ich befürchte sogar länger als die Stunde. Wir werden gleich sehen. Wir wissen gar nicht, wie viel Zeit wir verbraucht haben. Keine Ahnung mehr. Das war das erste Mal Kulturkapital mit Tine Nowak. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.